Also ich will jetzt nichts Einleitendes sagen zu mir oder zu sonst etwas, sondern gleich hier mit den Fragen anfangen. Ihr habt mir ja jetzt zwar nicht so eine große Zahl von Fragen gegeben, aber so eine umfassende, die Fragen sind so umfassend, dass wir eigentlich den ganzen Lektürekurs jetzt gerade nochmal machen können. Also das ist eigentlich der Gegenstand von den zwei ersten Kapiteln, fast jedenfalls. Und insofern bin ich mir nicht sicher, ob ich euch da wirklich voll zufriedenstellen kann. Also ich werde mal anfangen, ein paar Sachen zu sagen. Wenn ich hier anfange zu erzählen, also ihr könnt mich jederzeit unterbrechen, jederzeit was fragen, was einwerfen, was anmerken. Das ist überhaupt keine Störung, sondern ist gut so. Und dann, also nach so einem kleinen Eingangsstatement, können wir überlegen, wie wir dann weiter diskutieren. Also was euch fehlt, was von den vielen Sachen, die ich da notgedrungen nicht ansprechen kann, was ihr da noch diskutieren wollt. Also die ersten Fragen beziehen sich ja auf abstrakte Arbeit, Wert, Tauschwert. Und da fange ich mal mit der vierten an, einfach weil das so die einfachste ist und man da auch ein bisschen was klar machen kann. Was passiert mit dem Wert von Waren, die nicht Arbeitsprodukte sind? Ja, hier steht es auch als viertes, also ich orientiere mich da an meinem Zettel. Welche Rolle spielt Ressourcenknappheit bei der Bestimmung vom Wert? Wert für Marx, nicht für andere Theoretiker, nicht ganz allgemein, ist Resultat von Arbeit, nicht von jeder Arbeit, sondern von abstrakter Arbeit. Wenn wir ein nicht Arbeitsprodukt haben, dann kann das in diesem Sinne auch keinen Wert haben. Also insofern die Frage, was passiert mit dem Wert von Nicht-Arbeitsprodukten, ist ganz eindeutig. Die haben keinen Wert, da kann auch mit deren Wert dann auch nichts passieren. Aber was können sie haben? Sie können einen Preis haben. Und da kommen wir dann schon mal zur ersten wichtigen Unterscheidung. Preis habt ihr noch nicht gehabt, kommt erst im dritten Kapitel, insofern ist es dann auch der... Preis, an einer Stelle taucht Preis auf, wird Preis erwähnt. Im ersten Kapitel, weiß es jemand? Wo taucht Preis auf? Taucht auf bei der Geldform, dass der Tauschwert gemessen in Geld ist der Preis der Ware. Also erstmal müssen wir anfangen mit der Unterscheidung Tauschwert und Wert. Wert ist das quantitative Austauschverhältnis. Tauschwert ist das quantitative Austauschverhältnis, also einfach das, was man im Tausch bekommt. Ich tausche einen Tisch gegen fünf Hosen, dann sind fünf Hosen der Tauschwert des Tisches. Tauschwert, ausgedrückt in Geld, ist Preis. Also der Preis ist ein spezieller Tauschwert. Was macht nun Tauschwert oder Preis? Sie stellen den Wert dar. Das kommt ganz am Anfang. Tauschwert ist die Erscheinungsform von Wert. Also Wert tritt auf, erscheint als Tauschwert. Oder, wenn wir dann Geld haben, als Preis. Das ist im Grunde, steht schon ganz am Anfang, entwickelt es der Marx ganz am Anfang vom ersten Kapitel. Nur gilt das nicht rückwärts. Also wenn wir Tauschwert haben, wenn wir Preis haben, dann heißt das nicht automatisch, da ist auch ein Wert da, der als Tauschwert oder als Preis erscheint. Das heißt, ein Nicht-Arbeitsprodukt, zum Beispiel unbearbeiteter Grund und Boden. Heute ist es selten, aber nehmen wir mal an, irgendein völlig unberührtes Fleckchen in der Antarktis wird verkauft. Dann ist das, dieses Grundstück in der Antarktis ist nun wirklich von jeder menschlichen Aktivität ungeleckt, ist völlig unbearbeitet, das ist ein Nicht-Arbeitsprodukt, kann aber verkauft werden, erzielt einen Preis, hat einen Tauschwert, aber keinen Wert. Und das ist der Fall mit Nicht-Arbeitsprodukten. Da geht Marx am Anfang vom dritten Kapitel, also was ihr jetzt als nächstes lesen werdet, wo es um Geld als Maß der Werte eingeht, erwähnt es der Marx. Er listet da so eine ganze kleine Latte auf. Er sagt, diese Nicht-Arbeitsprodukte, das können auch solche Sachen sein wie Ehre und Gewissen. Also wenn ich einen Beamten besteche, dann hat sein Gewissen sozusagen einen Preis, dass er mir da einen Vorteil verschafft, aber keinen Wert. Das wäre sozusagen der nicht ökonomische Zusammenhang. Es gibt aber auch ökonomische Gegenstände, also unbearbeiteter Grund und Boden. Oder zum Beispiel Aktien. Was ist eine Aktie? Das ist ein Anrecht auf einen Teil des Unternehmensgewinns plus ein Anrecht auf Stimmabgabe in der Aktionärsversammlung. Also eine Aktie ist ein Anrecht an etwas. Ja, ein Anrecht ist kein Arbeitsprodukt. Die Aktie hat aber einen Preis, wird verhandelt und dieser Preis ist ökonomisch verdammt wichtig. Also insofern gibt es eine ganze Reihe von Nicht-Arbeitsprodukten, die einen Preis, aber keinen Wert haben. Also wir müssen wirklich Tauschwert und Wert genau auseinanderhalten. Gut, nun kommen wir also wenn irgendwas unklar ist, bitte sagt sofort Bescheid. Wartet nicht, bis ich mal irgendwann eine Pause mache. Wenn ich da in Fahrt bin, dann kann das dauern. Ne? Also insofern sofort Fragen stellen. Eine Aktiengesellschaft hat doch auch auf Ausfluss von Arbeit wurde aufgebaut. Nicht eine Aktiengesellschaft, die Fabrikanlage ist Ausfluss von Arbeit. Die muss aufgebaut werden, die Produkte, die hergestellt werden. Mit einer Aktie besitzt du aber nicht diese Produkte. Kauf dir eine Aktie von BMW. Wenn du dann in die nächste BMW-Niederlassung gehst und sagst, hier, ich bin Aktionär, geben Sie mir mal den Schlüssel für den 5er BMW, der hier steht, ich brauche ein neues Auto, holt der Pförtner die Polizei und lässt dich rausschmeißen. Ganz egal, ob du da jetzt eine Aktie hast oder nicht. Die Aktie hat mit dem BMW, mit dem Auto, mit dem Fabrikgebäude nichts zu tun. Also insofern, dass du da Zugriff hättest. Die Aktie ist das Anrecht, dass wenn BMW Gewinn macht, du hast ein Millionstel des Aktienvermögens, dann hast du das Anrecht auf ein Millionstel dieses Gewinnes. Und wenn in der Aktionärsversammlung darüber diskutiert wird, wie kann der Gewinn noch weiter gesteigert werden, was können wir machen, dann hast du ein Millionstel Stimmrecht. Also es ist ein Recht, etwas zu tun. Und dieses Recht ist ein Arbeitsprodukt. Das ist ganz wichtig festzuhalten. Also wenn man über Finanzmärkte und sowas redet, ist das ein wichtiger Punkt. Hier ist es nur ein Beispiel dafür, dass diese Nicht-Arbeitsprodukte, das sind nicht irgendwelche obskuren Sachen, seltene Ausnahmen, sondern die sind ganz wichtig. Vor allen Dingen, die Aktienpreise sind ja nicht völlig zufällig. Das ist im dritten Band des Kapitals dann auch ein wichtiges Thema. Nach welchen Regeln bestimmen die sich? Die Preise von Grund und Boden sind auch nicht zufällig. Nach welchen Regeln bestimmen die sich? Das ist noch ein dickes Thema. aber erst in dem berühmten dritten Band. Also da müsste noch ein bisschen Durchhaltevermögen sein. Ja? Also ich habe noch keinen konkreten Einwand, aber was mich sehr stört, ist, was du gerade gesagt hast, dass Ehre und Würde einen Preis hat, aber keinen Wert. Ist das jetzt einfach nur, weil der Wert bei Marx rein ökonomisch bestimmt ist? Nicht nur rein ökonomisch, sondern durch Arbeitszeit. Ja, ja. Also diesen marxischen Wertbegriff durch abstrakte Arbeit wird Wert konstituiert. So etwas wie Ehre und Gewissen wird nicht irgendwie in so und so vielen Stunden Arbeit hergestellt. Also kann es ganz prinzipiell diesen ökonomischen Wert nicht haben. Das gehe ich jetzt nicht, vielleicht hast du das so verstanden im Sinne von moralischem Wert, das zählt überhaupt nicht oder so, das ist nicht gemeint, sondern einfach diesen ökonomischen Wert, den zugrunde gelegt, den kann man überhaupt nur in Anschlag bringen, wenn es um Arbeitsprodukte geht. Aber auch Nicht-Arbeitsprodukte können verkauft werden, können einen Preis erzielen. In der vierten Frage steht... Ach ja. Und wie bestimmt sich dann der Preis von Nicht-Arbeitsprodukten, wenn sich ansonsten der Preis über den Tauschwert ausdrückt? Das ist ein kompliziertes Problem, was im dritten Band kommt. Weil da muss man vorher, also diese Preisbestimmung, die ist nicht willkürlich. Bei Ehre und Gewissen, da ist sie meinetwegen willkürlich, weil das ist auch nicht im engeren Sinn ein ökonomischer Gegenstand. Also wie viel kostet es mich jetzt, jemanden zu bestechen? Vielleicht auch Nachfrage. Da kann alles Mögliche eine Rolle spielen. Bei Aktien, bei Grund und Boden, da hat es etwas zu tun mit Kapitalverwertung, mit Zinssätzen, also alles Kategorien, die erst noch entwickelt werden müssen. Und deswegen wird jetzt sozusagen im ersten Band von Marx erwähnt, es gibt noch was anderes, aber wie man genau damit umgeht, das dauert halt bis zum dritten Band. Dann ist hier noch bei der vierten Frage, also auf die ich mich bezogen habe, welche Rolle spielt Ressourcenknappheit bei der Bestimmung von Wert? Ressourcenknappheit spielt nur insofern eine Rolle, als ja die Wertgröße abhängig ist, habt ihr auch euch auseinandergesetzt am Anfang des ersten Kapitels, die Wertgröße ist abhängig von der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit, die zur Produktion des entsprechenden Gebrauchswerts erforderlich ist. Wenn jetzt eine Ressource sehr knapp ist, dann ist in der Regel mehr Arbeitszeit erforderlich, um diese Ressource zu gewinnen. Also es kommt auch ein Beispiel im ersten Unterabschnitt vom ersten Kapitel, ich glaube Diamanten erwähnt Marx da, die sind sehr selten. Das heißt, man muss erstmal unheimlich viel Arbeitszeit aufwenden, um die zu suchen. Wenn du sie gefunden hast, dann sind die normalerweise tief in der Erde drin. Du musst erstmal eine Diamantenmine bauen, also irgendwelche Stollen in die Erde reintreiben und dann kannst du anfangen, die Diamanten abzubauen. Also die Seltenheit einer Ressource bedeutet einfach, es ist enorm viel Arbeit notwendig, um diese Ressource zu gewinnen. Insofern spielt sie eine Rolle, aber es bemisst sich letzten Endes an der Arbeitszeit. Gut, nun... welche Frage machen wir da am besten weiter? Ne, vielleicht mit der ersten, die ist ja ganz breit, hier Ware, Wert, Tauschwert, abstrakte Arbeit, Inhalt, Form. Das sind ja so ziemlich alle Begriffe, die da eine Rolle spielen. Versuche ich es erstmal mit der dritten Frage. Wie ist es zu verstehen, dass Wert einerseits von Arbeit produziert wird und andererseits nur im Tausch existiert? Die Frage würde ich mit einem klaren Nein beantworten. Ist euch die Antwort klar? Kannst du die Frage nochmal stellen? Die Frage, ich kann sie nochmal wiederholen. Wie ist es zu verstehen, dass Wert einerseits von Arbeit produziert wird andererseits nur im Tausch existiert? Da sage ich nein. Es gibt bestimmte Fragen, die sind so gestellt, dass du sie nicht beantworten kannst. Zumindest in den meisten Fällen. Wenn ich dich jetzt frage, hast du aufgehört, deine Freundin zu schlagen? Antworte mit ja oder nein. Eben, du kannst die nicht beantworten. Also egal, ob du sagst, ja, ich habe aufgehört, unterstellt ja, du hast sie früher geschlagen. Wenn du sagst, nein, ich habe nicht aufgehört, du hast ja nie angefangen, ja, dann nimmt man aber an, du schlägst sie auch jetzt noch. Das heißt, es gibt bestimmte Fragen, die sind in einer Weise formuliert, dass du auf diese Frage keine richtige Antwort geben kannst, sondern du musst sagen, diese Frage geht von einem Missverständnis aus. Und dann musst du erstmal das Missverständnis aufklären. Das Missverständnis in dieser Frage ist, Arbeit produziert Wert. Arbeit produziert nicht Wert. Ihr werdet auch zumindest im ersten Kapitel nirgendwo so einen Satz finden bei Marx, Arbeit hat Wert produziert. Da ist davon die Rede, dass sich Arbeit im Wert darstellt. Denkt mal an die Überschrift vom zweiten Unterabschnitt, Doppelcharakter der Arbeit. Heißt präzise, Doppelcharakter der Arbeit, die sich im Waren darstellt. Also nicht die Waren produziert oder die Wert produziert, sondern sich darstellt. Warum ist das so wichtig? Wenn etwas produziert wird, der Tischler produziert einen Tisch, der ist wahrscheinlich nicht von einem Tischler produziert worden, aber egal. Der Tischler produziert einen Tisch, da wird Arbeit verausgabt. Das Arbeit resultiert in einem Produkt und das Produkt ist dann da. Dann geht der Tischler meinetwegen weg, aber das Produkt ist immer noch da. Wenn man jetzt sagt, Arbeit produziert Wert, dann hat man da so eine ähnliche Vorstellung. Also da wird jetzt der Wert produziert, der ist da, dann wird vielleicht getauscht oder es wird nicht getauscht, aber der Wert ist immer noch da. Wenn man diese Vorstellung hat, dann ist es natürlich ein unauflöslicher Widerspruch, dass auf der anderen Seite es heißt, der Wert existiert nur im Tausch. Nur der Fehler oder das Missverständnis ist, dass die Arbeit Wert produziert. Was produziert die Arbeit? Arbeit als konkrete Arbeit, also als die Arbeit, die wir sehen, die wir ausführen, wo wir auch die Zeitverausgabung messen können, produziert Gebrauchswert. Der ist da, also der Tisch ist da und der Tischler geht aus dem Raum. Wann aber ist dieser Gebrauchswert ein Wertgegenstand? Der ist nicht ein Wertgegenstand, wenn bereits konkrete Arbeit verausgabt wird, sondern der Tisch ist nur Wertgegenstand, wenn diese konkrete Arbeit auf abstrakte Arbeit reduziert wird. Das ist der von Marx häufig gebrauchte Ausdruck. Die verschiedenen Arbeiten, Tischlerarbeit, Schneiderarbeit, was weiß ich, Friseurarbeit, werden reduziert auf gleiche menschliche Arbeit. Die sind keine gleiche menschliche Arbeit. Es ist was völlig Verschiedenes. Also die Arbeit eines Tischlers und die Arbeit, die meinetwegen eine Schneiderin ausführt, das sind völlig verschiedene Arbeiten. Und der Tischler kann auch nicht anfangen, jetzt so ohne weiteres eine Hose zu schneidern und die Schneiderin kann nicht anfangen, einen Tisch zu produzieren, sind die gar nicht in der Lage dazu, haben die gar nicht die Werkzeuge dazu. Das sind also ganz verschiedene Arbeiten. Abstrakte Arbeit werden die nur aufgrund eines Reduktionsprozesses. Ja, und wo findet dieser Reduktionsprozess statt? Der findet nicht im Kopf des Tischlers oder im Kopf der Schneiderin statt, dass die sagen, naja, ich arbeite da ganz konkret und außerdem ist das was Abstraktes. Überhaupt nicht. Das ist eine Abstraktion, die nur im Tausch stattfindet. vor dem Tausch, in der Produktion, da wird konkrete Arbeit verausgabt. Im Tausch, wenn wir nicht nur einen Gebrauchswert haben, sondern wenn zwei Gebrauchswerte, jetzt fehlt mir ein bisschen der Platz, wo jetzt hier dieser zweite Gebrauchswert, eben Arbeit heißen hier, ebenfalls Resultat von konkreter Arbeit ist, im Tausch findet eine Reduktion statt. Diese verschiedenen Arbeiten, also nehmen wir mal an, das hier ist Tisch und das ist Hose, die getauscht werden. Tischlerarbeit, konkrete Schneiderarbeit. Dann wird im Tausch von der Verschiedenheit dieser Arbeiten abstrahiert. Sie gelten, diese beiden Gebrauchswerte gelten als Produkt dieser gleichen menschlichen Arbeit, die nirgendwo konkret existiert, die eine Abstraktion ist. Und nur als Resultat dieser abstrakten Arbeit sind sie Wertgegenstände. Also hier im Tausch findet eine Reduktion statt. Im Tausch, als Resultat dieser Reduktion, haben wir abstrakte Arbeit und als Darstellung dieser abstrakten Arbeit haben wir Wert. Also das ist gemeint mit Wert existiert nur im Tausch. Nur im Tausch können wir auch von abstrakter Arbeit sprechen. Damit wir aber im Tausch von abstrakter Arbeit sprechen können, damit sich hier zwei Gebrauchswerte gegenüberstehen, müssen vorher Produktionsprozesse stattgefunden haben. Also wenn hier nichts produziert wurde, dann kann da nichts getauscht werden. Wenn nichts getauscht werden kann, dann kann auch nichts reduziert werden. Dann haben wir auch keinen Wert. Also diese ganze Geschichte hier setzt die Produktion voraus. Die Produktion ist aber darauf nicht angewiesen. Haben wir keine Tauschgesellschaft, haben wir auch keinen Wert. Wenn ich einen Kuchen backe, ihr den Kaffee und den Tee kocht und dann kommen wir zusammen, verzehren gemeinsam Kaffee, Kuchen und Tee, dann wurde produziert, wurde konkrete Arbeit verausgabt, es wurde keinerlei Wert produziert, in Anführungszeichen. Es gibt keine abstrakte Arbeit, es gibt nur Gebrauchswerte und konkrete Arbeit. Nur wenn wir anfangen zu tauschen, dass ich sage, ja, du kriegst ein Stück Kuchen von mir, aber nur im Austausch gegen zwei Tassen Tee, dann findet diese merkwürdige Gleichsetzung statt, wo wir sagen, ein Stück Kuchen gleich zwei Tassen Tee, das ist so was Verrücktes, die haben gar nichts gemeinsam. Und diese Verrücktheit wird dann eben auch auf die Arbeit übertragen. Kuchen backen, Tee kochen sind ganz verschiedene Arbeiten und die zählen jetzt als gleiche menschliche Arbeit. Ich mache aber doch mal eine Pause, bevor ich euch durchquatsche. Gibt es Fragen, Einwände? Also ich habe es jetzt trotzdem so verstanden, dass es eigentlich keinen Sinn macht, von der, sagen wir mal, von der Vorgängigkeit des Tausches vor dem Wert zum Beispiel zu sprechen. Also jetzt zeitlich gesehen, das muss der Tausch, ja, ohne Tausch gibt es keine Ware, auch keinen Wert, aber Ware ist immer schon Wert und Gebrauch. Ja, aber Ware hast du erst, wenn du tauschst. Also insofern, es macht, du hast gesagt, es wird keinen Sinn machen, von der Vorgängigkeit des Tauschs zum Wert zu sprechen. Ich würde es umgekehrt sagen, es macht keinen Sinn, davon zu sprechen, dass Wert oder Warenförmigkeit dem Tausch vorausgeht. Es geht dem Tausch Produktion voraus. Und wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo dauernd getauscht wird, dann haben die Produzenten beim Produzieren auch schon den Tausch im Blick. Also dass getauscht wird, dass Wert eine Rolle spielt, das fällt nicht vom Himmel. Das wissen die Produzenten natürlich, sie richten sich darauf ein. Aber es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich etwas im Blick habe, ob ich etwas berücksichtige oder ob das bereits existiert. Ist da richtig. Also ich weiß auch nur Problem der Darstellung. Also wenn man darüber spricht, also ob der Tausch einer Ware, also die Ware, ja, das noch mehr. Nee, ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Problem. Es gibt ja durchaus so die Auffassung, Arbeit produziert Wert, also so wie die konkrete Arbeit, wann immer der Tischler arbeitet, produziert er einen Tisch und gleichzeitig produziert er einen Wertgegenstand. Und wenn der Gegenstand getauscht wird, naja gut, dann wird getauscht, aber wenn nicht getauscht wird, dann liegt der Wertgegenstand immer noch hier rum, genau wie der Tisch hier rumsteht. Das würde eben bedeuten, du hast immer Wertgegenstände, du hast immer Waren und würde dem Tausch lediglich so ein untergeordnetes, so eine untergeordnete Rolle zuweisen. Das ist schon klar, aber ich meine, jetzt im ersten Kapitel zum Beispiel wird ja grundsätzlich von Waren geredet. Und dann ist natürlich der Fall immer schon da, dass es auch automatisch ein Tausch gibt. Ja, aber dann musst du aufpassen, da wird immer schon von Waren geredet. Aber wie wird von Waren geredet? Bereits der erste Satz macht eigentlich klar, um was es geht. Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als seine Elementarform. Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht. Es geht nicht um alle Gesellschaften, es geht nicht um die gesamte Geschichte. Es geht um kapitalistische Gesellschaften und die beruhen auf Tausch. Wenn es dann weitergeht, also es wird hier Gebrauchswert entwickelt, dann geht es um Tauschwert. Tauschwert ist Erscheinungsform von Wert auf Seite 51. Ihr habt den Band hier vor euch liegen. Heißt dann auf der Mitte der Seite, nehmen wir ferner zwei Waren, Weizen und Eisen. Was ist das Gemeinsame von derselben Größe in zwei verschiedenen Dingen und so weiter. Da fängt Marx an mit der Wertbestimmung. Wo fängt er an? Im Tausch. Weizen und Eisen stehen sich gegenüber. Und da fängt an zumindest mit der Frage, wie bestimmt sich der Wert? Also in der Situation fängt er an, die Frage zu stellen und nicht in dieser Situation, also hier ist Tausch, das hier ist Produktion. Hier ist nicht die Rede von Wert, sondern hier, du musst mindestens zwei haben. Und so geht es auch weiter im ersten Kapitel. Wenn ihr euch anguckt, ich glaube Seite 84, 85, 86 ist es, 87, jetzt habe ich die richtige Seite, 87, Fetischabschnitt, wo Marx nochmal zusammenfassend argumentiert, da heißt es, erst, also letzter Absatz auf der Seite unten, also ungefähr Mitte der Seite, erst innerhalb ihres Austauschs erhalten die Arbeitsprodukte eine von ihrer sinnlich verschiedenen Gebrauchsgegenständlichkeit, getrennte, gesellschaftlich gleiche Wertgegenständlichkeit. Erst innerhalb des Austauschs. Diese Spaltung des Arbeitsprodukts in nützliches Ding und Wertding betätigt sich nur praktisch, sobald der Austausch bereits hinreichende Ausdehnung und Wichtigkeit gewonnen hat, damit nützliche Dinge für den Austausch produziert werden. Jetzt wieder, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, der Wertcharakter der Sachen, also schon bei ihrer Produktion selbst, in Betracht kommt. Also nicht etwa vorhanden ist, sondern in Betracht kommt. Wenn ich hier produziere für den Austausch, dann kommt in Betracht, was werde ich im Austausch wohl dafür kriegen, was wird wohl der Wert sein, kommt in Betracht, existiert aber nicht. Dasselbe, das ist einer der wichtigsten Absätze hier am Anfang. Dasselbe gilt für das Verhältnis konkreter und abstrakter Arbeit. Da steht unten, auf der Seite, ich will jetzt nicht alles vorlesen, die Gleichheit, toto coelo, also die völlige Gleichheit, verschiedener Arbeiten kann nur in einer Abstraktion von ihrer wirklichen Ungleichheit bestehen, in der Reduktion auf den gemeinsamen Charakter, den sie als Verausgabung menschlicher Arbeitskraft, abstrakt menschlicher Arbeit, besitzen. Also die Gleichheit, diese Gleichheit der Arbeiten kann nur bestehen in einer Abstraktion von ihrer Unterschiedlichkeit. Und jetzt ist interessant, wo findet diese Abstraktion statt? Deswegen habe ich diesen Megaband hier mitgebracht. Da ist jenes Manuskript drin, wo der Marx von der ersten zur zweiten Auflage überarbeitet hat. Und da findet sich an dieser Stelle einen zusätzlichen Satz, der zwar nicht im deutschen Kapital steht, den hat er aber in die französische Aufgabe aufgenommen. Also nach diesem Satz, die Gleichheit toto coelo verschiedener Arbeiten kann nur in einer Abstraktion von ihrer wirklichen Ungleichheit bestehen, folgt, die Reduktion der verschiedenen konkreten Privatarbeiten auf dieses Abstraktum gleicher menschlicher Arbeit vollzieht sich nur durch den Austausch, welcher Produkte verschiedener Arbeiten tatsächlich einander gleichsetzt. Also abstrakte Arbeit ist nicht was, was immer vorhanden ist und was dann immer Wert produziert. Abstrakte Arbeit ist ein Reduktionsprodukt. Die Verschiedenheit der Arbeiten wird auf etwas Gleiches reduziert. Und diese Reduktion findet aber nur im Tausch statt. Resultat dieser Reduktion ist der Wert. Und deswegen existiert sie auch nur im Tausch. Hängst du das also in gewisser Weise, dass die Gleichheit, die dem Tausch unterliegt, dem eventuellen Betrug, der im Tausch geschieht, widerspricht? Also, ist es nicht eigentlich eine verquere Form von etwas, was auch man mit einem emanzipativen Impuls vorbringen könnte, die Gleichheit? Also, dann muss ich sagen, ja, es gibt also diese Gleichheit von menschlicher Arbeit, die. Nein, diese Gleichheit ist nichts. Ja, also jetzt sozusagen, dass Tausch durch die Reduktion gibt es diese Gleichheit. Ja. Aber dass diese Reduktion möglich ist, das ist die Zeit. Also das ist okay, das ist dann Arbeitszeit. Moment. Jetzt, also wenn du die Zeit einführst, dann sind wir gleich bei quantitativen Fragen. Das ist ja ein Problem, was Marx auch anspricht. Wir müssen qualitative Gleichheit, also dass das die qualitative gleiche Dimension ist, dass wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, müssen wir von quantitativer Gleichheit unterscheiden. Also wenn wir sagen, Wert A ist genauso groß wie Wert B, dann ist in dieser quantitativen Aussage ja schon mal unterstellt, dass diese Ware A in irgendeiner Hinsicht gleich ist, also eine gleiche Dimension hat, wie die Ware B, dass man sagen kann, mehr oder weniger. Und bis jetzt haben wir uns nur um diese qualitative Gleichheit gekümmert und nicht um die quantitative. Und diese qualitative Gleichheit, die ist nichts, was sozusagen gegeben ist, was immer da ist, sondern diese qualitative Gleichheit, die wird durch den Tausch konstituiert. Dann können wir, wenn die also sozusagen dieselbe Dimension haben, dann können wir fragen, warum hat jetzt der eine Gebrauchswert oder die eine Ware, warum hat die einen doppelt so großen Wert wie die andere? Warum verändert sich die Wertgröße? Warum wird die größer oder kleiner? Das sind aber alles Fragen, die man sinnvoll erst diskutieren kann, wenn diese qualitative Gleichheit behandelt ist, also das Kose und Tisch in ökonomischem Sinne etwas Gleiches sind. Wertgegenstände. Erst wenn das klar ist, können wir fragen, warum ist der Tisch quantitativ, also hat er einen doppelten Wert wie die Hose. Vielleicht da angehängt, die Arbeitszeit, meint er, die würde in allen Gesellschaften eine Rolle spielen, die verausgabte Arbeitszeit? Die spielt in allen Gesellschaften eine Rolle, die spielt bei dir auch eine Rolle, wenn du dir überlegst, schaffe ich mir eine Geschirrspülmaschine an oder spüle ich mein Geschirr weiterhin per Hand. dann überlegst du, dann denkst du über Arbeitszeit nach. Insofern scheint diese Gleichheit ja noch von aus anderer Quelle zu kommen als nur durch diese Reduktion. Moment, dass Arbeitszeit eine Rolle spielt, setzt aber noch nicht voraus, dass qualitativ verschiedene Arbeiten als etwas qualitativ Gleiches behandelt werden. Ist damit überhaupt nicht gesagt. Wenn wir in einer Wohngemeinschaft leben, dann haben wir bestimmte gemeinsame Aufgaben zu bewerkstelligen. Also was weiß ich, das Klo muss geputzt werden, das Geschirr muss gespült werden, der Flur muss gefegt werden und so weiter. Alles Sachen, die, wisst ihr ja vielleicht aus Erfahrung, man nicht so gerne macht, dann gibt es eben immer Streit und man muss das aufteilen. Dann muss man irgendeinen Modus finden, wie man das aufteilt. Der Modus zu sagen, eine Stunde Geschirr spülen entspricht einer halben Stunde Kloputzen, weil Kloputzen unangenehm ist, wäre eine Möglichkeit. Ist aber nicht die einzige. Man muss irgendwelche Kriterien finden. Was weiß ich, da gibt es vielleicht jemand, der sagt, ach Gott, Geschirr spülen macht mir nichts aus, da denke ich so ein bisschen vor mich hin, kann mich eigentlich ganz gut konzentrieren. Ja, dann spült der Geschirr und putzt meinetwegen nicht das Klo. Aber diese qualitative Gleichheit, die im Tausch eine Rolle spielt, die muss nicht zwangsläufig eine Rolle spielen, wenn wir sagen, Arbeitszeit ist wichtig. Das tut es eben nur hier. Fragen, Einwände? Ich rede mich hier heiser, wenn es so weitergeht. Es geht aber wieder ein bisschen in eine andere Richtung. Macht und zwar fände ich es ganz gut, wenn du mal was dazu sagen könntest. Also das ist auch eine selbe Schippe, der fetische Charakter der Ware mit dieser Unterscheidung in Inhalt und Form. Also das habe ich einmal nicht so ganz verstanden beim Lesen und in der Diskussion hier auch nicht so richtig, wo die Unterscheidung herkommt und was dann die Begriffe meinen. Also Inhalt und Form, das spielt nicht nur in den ersten Kapitel, sondern das spielt durch die drei Bände des Kapitals eine ganz wichtige Rolle. Das fängt auch nicht erst beim Fetischcharakter an, sondern das kommt zum ersten Mal ganz vorne, so circa auf Seite 52 oder 51, nee, 50 sogar. Da hat er gerade erklärt, was gebrauchswert ist, die Nützlichkeit des Produkts, Mitte der Seite. Gebrauchswerte bilden den stofflichen Inhalt des Reichtums, welches immer seine gesellschaftliche Form sei. Also da kommt dieser Gegensatz Form-Inhalt bereits zum ersten Mal hier praktisch auf der zweiten Textseite vom ersten Kapitel vor. Das ist ganz wichtig. Dieser Gegensatz wird auf verschiedenen Ebenen abgehandelt. Die wichtigste Ebene ist hier bereits angesprochen. Dass wir im menschlichen Leben, im menschlichen Produzieren, haben wir es mit bestimmten Inhalten zu tun. Zum Beispiel mit Gebrauchswerten. Jede Gesellschaft benötigt Gebrauchswerte, die ich konsumiere, die ich verwende. Dass diese Gebrauchswerte die Form von Waren annehmen, das ist nicht notwendigerweise damit verbunden. Also in einer nicht auf Warentausch produzierenden, beruhenden Gesellschaft haben wir jede Menge Gebrauchswerte, also ist dieser Inhalt da, aber die gesellschaftliche Form ist eine ganz andere. Das kann das gemeinsame Produkt sein, es kann alles das Eigentum des Pharaos sein, was auch immer. Also da gibt es unterschiedliche gesellschaftliche Formen für denselben stofflichen Inhalt. Und so geht es weiter. Kleiner Vorgriff auf Kapital ist ja so ein beliebter Einwand, wenn man da über Abschaffung des Kapitalismus und ähnliche Sachen redet, dass dann irgend so ein ganz ernsthafter Mensch auf einen zukommt und sagt, also hier ist ja ganz nett, was du da sagst, aber trotzdem ist es Blödsinn. Du kannst ja vielleicht irgendwie die Verteilung ändern, also dass irgendwie der Kapitalbesitzer ein bisschen weniger kriegt und die Arbeiter ein bisschen mehr. Aber du kannst doch nicht das Kapital abschaffen, dann geht es doch in die Steinzeit zurück. Willst du denn in die Steinzeit zurück? Da wird also identifiziert eine Maschine, ein Fabrikgebäude, eine moderne Produktionsanlage mit Kapital. Also mit dieser gesellschaftlichen Form aus Wert mehr Wert zu machen. Für jede Produktion brauchen wir Produktionsmittel, brauchen wir Werkzeuge, brauchen wir Rohstoffe. Das ist der stoffliche Inhalt. In einer kapitalistischen Gesellschaft nehmen Werkzeuge, nehmen Produktionsmittel die gesellschaftliche Form Kapital an. Ist aber nur in einer kapitalistischen Gesellschaft so. Und dieses Argument, da geht Marx auch später drauf ein, das ist genau so eine Verwechslung von Form und Inhalt. Also die gesellschaftliche Form, Kapital, wird identifiziert mit dem Inhalt Produktionsmittel. Ja, Produktionsmittel brauchen wir immer. Ja, wenn aber Kapital identifiziert wird mit Produktionsmittel, folgt daraus, Kapital brauchen wir immer. Kapitalismus abschaffen heißt zurück in die Steinzeit. Also insofern ist das eine ganz zentrale Unterscheidung, die der Marx da macht, Form, also gesellschaftliche Form, stofflicher Inhalt. Aber nochmal auf die Frage von Ihnen, vielleicht kann man trotzdem nochmal konkret auf, die, auf den Abschnitt im Fetischkapitel zurückkommen, weil ich das auch sehr schwierig fand. Also, welchen Abschnitt jetzt? Der ging um die Frage. Inhalt der Wertbestimmung. Wer sagt aber, dass die... Was das Geheimnisvolle ist. Genau. Und das halt nicht aus dem Inhalt der Wertbestimmung kommt, sondern aus der, also eine Seite weiter, 86, sondern direkt aus der Warenform. Das ist ja zweimal in diesem Begriff und dann gibt es nur um Inhalt, das wird dann nicht an drei Punkte aufgespalten, dann kann das auch sehr schwierig. Das ist auch sehr schwierig. Um das nochmal zu konkretisieren, vor allem der dritte Punkt von dem Inhalt der, der Wertbestimmung. Der ist mir wirklich klar im Abgrund zu der Basisform. Seite 85 unten, 86 oben. Also da fängt, das ist ja gerade der Anfang vom Fetischabschnitt. Da fängt ja, dieser Anfang ist sehr, sehr schön eigentlich. Der Fetischcharakter der Ware und ihr Geheimnis. Muss man erstmal fragen, warum überhaupt Geheimnis? Also normalerweise, wenn wir an Geheimnis denken, da ist irgendwas, was wir nicht verstehen, das ist geheimnisvoll, mysteriös, und wir fragen, was steckt denn hinter diesem Geheimnis? Bei der Ware, wenn ihr das aufmerksam lest, ist es genau umgekehrt. Wie geht dieser Abschnitt los? Eine Ware scheint auf den ersten Blick ein selbstverständliches, triviales Ding. Also auf den ersten Blick sehen wir überhaupt kein Geheimnis. Ware kennt doch jeder. Tisch, ja, ist irgendwie ganz nützlich und außerdem kann man ihn verkaufen, erzielt dann diesen oder jenen Preis, hat diesen oder jenen Wert. Ist überhaupt nichts Geheimnisvolles dabei. Wo kommt das Geheimnis her? Aus der Analyse. Ihre, also zweiter Satz hier, Ihre Analyse ergibt, dass sie ein sehr vertracktes Ding ist, voll metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer Mucken. Also normalerweise ist es umgekehrt. Da ist erst ein Geheimnis da, was, etwas, das wir nicht verstehen, dann analysieren wir etwas und finden schließlich den Schlüssel des Geheimnisses. Aha, jetzt wissen wir, was da Sache ist. Ja, bei der Ware ist es umgekehrt. Da ist zunächst mal kein Geheimnis, dann machen wir eine Analyse und plötzlich ist ein Geheimnis da. Und nur deswegen können wir jetzt die Frage stellen, worin besteht das Geheimnis? Als ihr das gelesen habt, theologische Mucken und metaphysische Spitzfindigkeit, was habt ihr euch denn darunter vorgestellt? Also Ihre Analyse, die kam ja auf den Seiten vorher, ne, zeigt, dass die Ware ein sehr vertracktes Ding ist, voll metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer Mucken. Was an der Ware ist theologisch oder metaphysisch? Was habt ihr euch da vorgestellt? Oder ist es euch nicht so aufgefallen? Also ist ja auch nicht schlimm, ich will hier keine Abfragestunde machen, wenn ihr das will. Jetzt fehlt nur noch der Ausdruck esoterisch. Ja, das hat ja der Marx durchaus im Sinn gehabt, esoterisch, also nicht das Wort hat er hier nicht benutzt, aber er hat übersinnlich benutzt. Im selben Absatz unten, dass sobald der Tisch als Ware auftritt, verwandelt er sich in ein sinnlich übersinnliches Ding. Es geht um was Metaphysisches, was Theologisches, was Übersinnliches. Und das behauptet er als Resultat der Analyse. Ja, das Übersinnliche ist nichts anderes als dieser Wert. Das sagt er uns schon ganz am Anfang. Wenn ihr aufmerksam lest, am Anfang, Seite 54, 52, was denn? Ja, Seite 52, unten. Also wir sehen ab von dem konkreten Gebrauchswert. Wir wollen hier herausfinden, was ist der Wert. Wenn wir aber ein Arbeitsprodukt haben, wo wir von allen Gebrauchsgegenständen absehen, was bleibt dann übrig? Jetzt Zitat. Es ist nichts von ihnen übrig geblieben, als dieselbe gespenstige Gegenständlichkeit. Gespenstige Gegenständlichkeit. Das, was übrig geblieben ist, ist der Wert. Und dieser Wert ist eine gespenstige Gegenständlichkeit. Im Wertformabschnitt, irgendwo mittendrin, ist die Rede vom Wert als einer übernatürlichen Eigenschaft. Das sind alles nicht einfach so Sprüche von Marx. Der hat sich was dabei gedacht. Also wenn der von Gespenst redet, von übernatürlich, von übersinnlich, dann meint er was damit. Das ist das Geheimnis. Also da spricht er dieses Geheimnis an. Ja? Gut, theologisch ist für Marx wäre schon so ein halbes Schimpfwort. Also sozusagen gespenstisch und theologisch, das verwendet er so in einem Aufwasch. Also die Gespenster, das ist dieses Versponnene, genauso wie das, was einem die Theologen erzählen. Also so ist das gemeint. Aber es hat trotzdem einen präzisen Sinn. Warum ist der Wert eine gespenstige Gegenständlichkeit? Er ist einerseits gegenständlich, er hat ganz reale Auswirkungen, wir können uns über seine Quantität auseinandersetzen und so weiter, aber er ist nicht fassbar. Wo ist der Wert von diesem Tisch? Wo kann ich den dran festmachen? Wird ja auch an einer Stelle betont, kein Physiker, kein Chemiker hat ein Atom Wertgegenständlichkeit in den Dingen gefunden. Also mit allen unseren sinnlichen Methoden, naturwissenschaftlichen Methoden, kommen wir dem Wert nicht näher. Der Wert ist nichts Sinnliches. Und deswegen, ganz wörtlich, ganz korrekt, der Wert ist etwas Übersinnliches. Und insofern Übernatürliches. Ja, und jetzt, also das hat uns die vorherige Analyse alles gesagt. Und jetzt kommt eben die zusammenfassende Überlegung im Fetischabschnitt, da gibt es ja jetzt nicht eine kategoriale Weiterentwicklung, da wird ja nicht eine neue Kategorie eingeführt, sondern es wird eigentlich der Charakter der bisherigen Argumentation reflektiert. Also Kategorienentwicklung habt ihr im Abschnitt 1 und im Abschnitt 3. Abschnitt 2, Doppelcharakter, ist eine Präzisierung von Abschnitt 1. Abschnitt 1 ist Wertsubstanz und Wertgröße. Abschnitt 2 ist eine, also Doppelcharakter, ist eine Präzisierung, da kommt nichts prinzipiell Neues, sondern es wird ein bisschen vertieft. Im Abschnitt 3, Wertform, gibt es eine neue Kategorie, die wird nochmal in ihrer Entwicklung verfolgt. Fetischcharakter gibt es keine neue Kategorie, sondern so eine Art Meta-Reflexion. Huh, was haben wir denn eigentlich gemacht bisher? Was ist denn das für was Komisches? Also wir haben am Wert was Geheimnisvolles und jetzt ist die Frage, wo kommt denn dieses Geheimnisvolle her? Und da sind wir dann bei hier Seite 85 unten, 86 oben, wo der Marx aufzählt, wo das Geheimnisvolle erstmal nicht herkommt. Seite 85, dieser Absatz unten, das Geheimnisvolle kommt nicht aus dem Gebrauchswert. Der Gebrauchswert ist was ganz Durchsichtiges, Klares. Der Gebrauchswert, das Geheimnisvolle, so geht es hier weiter, entspringt aber auch nicht dem Inhalt der Wertbestimmung. Inhalt der Wertbestimmung. Und als Inhalt der Wertbestimmung zählt er dann eigentlich drei Sachen auf. Also Wertbestimmung. Die Wertbestimmungen, muss man erstmal sagen, was sind die Wertbestimmungen? Das ist Wertsubstanz, Wertgröße und Wertform. Also die drei näheren Bestimmungen des Werts sind die Wertbestimmungen. Was ist der Inhalt dieser drei Wertbestimmungen? Der Inhalt von Wertsubstanz ist gleiche menschliche Arbeit. Der Inhalt von Wertgröße ist Quantität der Zeit. Und der Inhalt der Wertform ist gesellschaftliche Form der Arbeit. Und da sagt er, diese drei Inhalte, die sind eigentlich durchsichtig, die sind leicht verständlich. Gleiche menschliche Arbeit im Sinne Verausgabung von Arbeitskraft ist klar. Quantität der Zeit, wie lange braucht man für einzelne Arbeitsvorgänge, ist auch klar. Gesellschaftliche Form der Arbeit, ja, wenn wir in einer Gesellschaft zusammenarbeiten, arbeitsteilig, müssen wir uns irgendwie aufeinander beziehen. Das ist alles klar. Die drei Wertbestimmungen sind spezifische Ausdrücke dieses stofflichen Inhalts. Also, dass die Gleichheit der menschlichen Arbeit Wertgegenständlichkeit ist. Dass die Quantität der Arbeit Wertgröße ist. Dass die gesellschaftliche Form der Beziehung zur Wertform wird. Das ist etwas spezifisch Gesellschaftliches. Und diese spezifisch gesellschaftliche Form, die tut sozusagen alles vergeheimnissen. Das ist die Aussage, die er hier macht. Aber ich glaube, der Punkt, worauf du eingegangen warst, wir haben das in unserer Gruppe diskutiert. Und es ging darum, dass Inhalt von Wertbestimmung ist nicht die konkrete Arbeit, von der er dann in diesem Abschnitt weiterspricht. Denn er spricht von Zeit, also konkrete Zeit, von konkreten Tätigkeiten, sondern es ist diese abstrakte Arbeit. Und dann kann man dort sagen, dass das Geheimnis der Ware gar nichts damit zu tun hat, oder befinden wir uns schon auf dieser... Wir befinden uns auf einem ganz schwierigen Terrain, und zwar aus folgendem Grund. An der Stelle, das habe ich auch bei einigen habe ich gesehen, die haben den Kommentar da vor sich liegen, das ist auch einige der Stellen, wo ich sagen würde, die marxische Argumentation ist problematisch. Weil dieser Inhalt, diese Inhalte der Wertbestimmung, die sind nicht so ganz allgemein wie beispielsweise vorhin das Beispiel mit Gebrauchswert und Wertgegenstand. Gebrauchswerte können wir wirklich sagen, die gibt es in allen Gesellschaften. Und in der Tauschgesellschaft haben sie die Form der Ware des Werts. Inhalt der Wertbestimmung ist gleiche menschliche Arbeit. Ja, gleiche menschliche Arbeit gibt es nicht in allen Gesellschaften, sondern ist Resultat dieses Abstraktionsvorgangs. Also insofern würde ich hier sagen, Marx, oder es ist eine der Stellen, wo der Marx selber so ein bisschen schleudert. Das war, Antonella hat ja vorhin meine Dissertation erwähnt, die Wissenschaft vom Wert. Das war eigentlich der Gegenstand von dieser Untersuchung, sich mit den Stellen zu beschäftigen, wo der Marx selber ins Schleudern gerät. Muss ich kurz das einschieben, um deutlich zu machen, worum es geht. Der Marx mit seiner Kritik der politischen Ökonomie macht einerseits so etwas wie eine wissenschaftliche Revolution. Er bringt nicht nur eine andere Theorie, das passiert dauernd in den Wissenschaften, sondern er kritisiert eine Wissenschaft als Ganzes. Die politische Ökonomie kritisiert er als Ganzes. Das ist eine wissenschaftliche Revolution, so wie Galilei die Physik revolutioniert hat. Er hat auch nicht einfach nur eine neue physikalische Theorie geliefert, sondern er hat grundsätzlich kritisiert, wie Physik früher betrieben worden ist und hat was grundlegend Neues produziert. Wenn aber nun so ein Autor eine wissenschaftliche Revolution macht, dann wäre es verdammt viel verlangt, wenn man erwartet, er kann dieses neue Revolutionäre, was er da rausgefunden hat, auch gleichzeitig noch in perfekter Weise darstellen, ohne dass irgendwas von dem Alten, was er eigentlich überwunden hat, noch an ihm hängen bleibt. Das war bei Galilei nicht so in der Physik. Der hat noch eine Menge so mittelalterliche Sachen mitgeschleppt. Das ist auch bei Marx so, dass er zum Teil Sachen mitschleppt, die er eigentlich überwunden hat. Und hier würde ich sagen, haben wir so eine Stelle, der Unterschied Inhalt-Form, der ist schon richtig, ist schon auch schon wichtig, aber das, was er als Inhalt der Wertbestimmungen bezeichnet, ist selber nochmal gesellschaftlich bestimmt. Also das ist nicht so der reine gesellschaftsunabhängige Inhalt, wie wir beispielsweise bei den Gebrauchswerten ihn gehabt haben. Da können wir sagen, jede Gesellschaft hat Gebrauchswerte. Ist es ein bisschen ich hatte in der Diskussion eben hier, ich kenne die Stelle, das ist aber die aus der 166, die diese Haltung als Kommentar. Und ich hatte die Seite vertreten, dass sozusagen die, das eher auf der Seite der Wertform, die Gleichheit, also die Reduktion der menschlichen Arbeit und die Qualifizierbarkeit eher auf der Seite der Form zu sehen ist und die Inhaltsseite sozusagen gänzlich irgendwie einfach der konkreten Arbeit. Ja, also das. Das ist zu reservieren, ja. Also der Inhalt ist, Menschen müssen produzieren. Menschen müssen konkrete Arbeit verausgaben. Das wäre eine wohlwollende Lektüre und dann ist es eben kein Schwenker. Ach so, ja, dann habe ich deine Lektüre nicht verstanden, wenn es wohlwollend ist. Wann ist es wohlwollend? Nee, aber dann sag mir, was wäre deine wohlwollende Lektüre? Naja, also die problematische Stelle ist, entspringt ebenso wenig aus dem Inhalt der Wertbestimmung. Ja. Ja. Und jetzt kam Valeria. Frauen, wenn ich bitte nicht so weit aufhängen, die nächste Pause, sonst mache ich einen ganz großen Teil. Wir sind voll in der Überzeit. Ja, versteht man eigentlich nicht. Lässt das gut für Euro gehen. Wir würden jetzt wirklich weitermachen, ja? Ganz gern. Geschäftsführer sein? Mann, warum kommen wir überhaupt auf? Thank you. Und gut, wollen wir ein bisschen weiter? Ja, du hast es ja für die Bühne gerade genug beansprucht, glaube ich. Okay. Ciao. Also was? Also auch in der Diskussion hatten wir uns da ein bisschen zu lange dran aufgehalten, weil sie eigentlich gar keinen Streitpunkt haben. Weil wenn deine Lektüre zutrifft, dann stimme ich ja, also wenn sie zutrifft, dann stimme ich ja auch zu. So. Nur hatte ich halt, also die polarische Stelle ebenso wenig aus dem Inhalt, er entspringt, ebenso wenig aus dem Inhalt der Wertbestimmung. Und ich hatte sozusagen die Wertbestimmung als Form, ja, als Wertform auf der einen Seite und den Inhalt, also die konkrete Arbeit gänzlich als den Inhalt für den Inhalt reserviert. Den Inhalt, hier die Vokabel des Inhalts gänzlich für die konkrete Arbeit. Also ich denke, was hier erstmal eindeutig ist, er spricht hier nicht von der Wertbestimmung, sondern von den Wertbestimmungen. Das ist Plural, also drei, es gibt mehrere Wertbestimmungen. Und was sind die Wertbestimmungen? Das sind genau die in den ersten drei Abschnitten abgehandelt werden, tauchen auch in den Zwischenüberschriften auf. Das ist Wertsubstanz, Wertgröße und Wertform. Das sind diese drei näheren Bestimmungen des Werts. Also das ist eigentlich kein komplizierter Begriff, Wertbestimmungen. Darf ich da ganz kurz sagen, weil ich habe das in deinem Buch auch gelesen, aber ich habe das hier nicht rausgelesen, muss man sagen. Aus dem, auf Seite 86 oben, da steht ja dann, das wäre dann der dritte Punkt, nämlich die Mitglied- und Wertform, endlich, sobald die Menschen in irgendeiner Weise füreinander arbeiten, erhält wieder alles auf eine wertliche Form. Mhm. Okay, ja, aber die direkte Wertform habe ich da jetzt nicht rausgelesen. Ich finde es nicht total irgendwie. Ja, das ist, also er erwähnt ja nur, guck mal, Inhalt der Wertbestimmung geht so. Erstens, wie verschieden die nützlichen Arbeiten oder produktiven Tätigkeiten sein mögen. Es ist eine physiologische Wahrheit, dass sie Funktionen des menschlichen Organismus sind und dass jede solche Funktion, welches immer ihr Inhalt und ihre Form wesentlich für Ausgabung von menschlichem Hirn, Nerv, Muskel, Sinnesorgan und so weiter ist. Da steht auch nichts von Wertsubstanz. Okay, jetzt habe ich trotzdem besser verstanden. Gut. Dann, was zweitens, die Bestimmung der Wertgröße, jetzt wird die Wertbestimmung explizit genannt, Wertgröße angeht, liegt hier die Zeitdauer zugrunde. Und dann eben drittens, endlich, sobald die Menschen in irgendeiner Weise füreinander arbeiten, erhält ihre Arbeit auch eine gesellschaftliche Form. Das liegt nun daran, also dass es dir nicht so klar ist, glaube ich, liegt daran, dass die Wertformanalyse hier in MEW 23 in der zweiten Auflage einige Verkürzungen aufweist. Also wenn, das ist ja auch eine der Fragen nach Gegensatz, Gegenteil bei der Wertformanalyse, wenn ihr nämlich an die drei Eigentümlichkeiten der Äquivalentform denkt. Was waren diese drei Eigentümlichkeiten? Gebrauchswert wird zur Erscheinungsform seines Gegenteils des Werts. Konkrete Arbeit wird zur Erscheinungsform ihres Gegenteils der abstrakten Arbeit. Und dann die dritte Eigentümlichkeit, Privatarbeit wird zur Erscheinungsform ihres Gegenteils unmittelbar gesellschaftlicher Arbeit. Da war vorher nicht ein einziges Mal von unmittelbar gesellschaftlicher Arbeit die Rede. Und wenn man unmittelbar gesellschaftliche Arbeit hat, ja, dann muss es auch nicht unmittelbar gesellschaftliche Arbeit geben. War auch nicht davon die Rede. Das heißt, das ist extrem kurz. Ich habe in meinem Kommentar, um das zu erläutern, bin ich zurückgegangen auf den Anfang von der Erstauflage, wo das viel deutlicher erklärt wird. Und da wird im Grunde dieser Punkt, also im Anhang zur Erstauflage, auch erklärt. Wie bekommt unter den Bedingungen der Warenproduktion das Produkt einer Arbeit überhaupt gesellschaftliche Form? Wie wird es überhaupt gesellschaftlich? Es muss im Tausch die Gestalt der Ware annehmen. Es muss Wertform erlangen. Solange ich arbeite für mich, ist es in der bürgerlichen Gesellschaft, in der Tauschgesellschaft, etwas völlig Ungesellschaftliches. Selbst wenn ich für dich arbeite, ich lade dich zum Kaffee ein, ich koche Kaffee, backe Kuchen, habe ich für dich gearbeitet, wenn du den Kuchen konsumierst, aber nicht in einer gesellschaftlichen Form, wenn das Zentrum der Gesellschaft Tausch ist. Also meine Arbeit wird nur Bestandteil der gesellschaftlichen Arbeit, sie erhält nur gesellschaftliche Form als Wertgegenstand, wenn ihr Produkt Wertform erhält. Das ist ein Gedankengang, der hier in MEW 23 wirklich nicht richtig gut zum Ausdruck kommt. Das wird in dieser dritten Eigentümlichkeit angesprochen und ich bin sicher, wenn man das zum ersten Mal liest und nur das kennt, müsste man ehrlich sagen, ich weiß nicht, wovon der gute Mann da redet. Wenn man den Anhang zur Erstauflage liest, wo genau der Punkt wahnsinnig ausgebreitet wird, also ich bringe das mit einem ganz langen Zitat, dann glaube ich, kann das überhaupt erst verständlich werden. Und das steht auch hier dahinter, also dass mit diesem Satz, endlich sobald die Menschen in irgendeiner Weise füreinander arbeiten, erhält ihre Arbeit auch eine gesellschaftliche Form. Nicht? Also wenn wir arbeiten, müssen wir die Arbeiten in irgendeiner Form gesellschaftlich aufeinander beziehen. Wie passiert es in der Tauschgesellschaft? Über die Wertform des Produktes. Und insofern, Wertform ist eine der drei Wertbestimmungen. Inhalt der Wertform ist die Gesellschaftlichkeit der Arbeit oder das gesellschaftliche Beziehen der Arbeiten aufeinander. Aber du hast vollkommen recht, wenn du nur das zugrunde legst, ist es ein bisschen komisch. Kann ich da gleich noch anschließen? Oder? Gerne. Also dann, er sagt ja an der Stelle, dass ich der dritte Punkt sozusagen, also der auch nicht dazu beiträgt, dieses Geheimnis zu lüften, oder? Also er kommt jetzt erst im nächsten Absatz dazu und sagt, das ist es, vorher das weiß ich nicht. Ja, also allein, also was ist der Inhalt dieser dritten Wertbestimmung? Der Inhalt dieser dritten Wertbestimmung ist, Arbeiten müssen sich gesellschaftlich aufeinander beziehen. Da ist nichts Geheimnisvolles dran. Wenn wir beschließen, was weiß ich, wir wollen zusammen ein Schiff bauen und wir machen das arbeitsteilig, dann müssen wir unsere Arbeit in irgendeiner Weise aufeinander beziehen. Wir müssen uns absprechen, wer macht wann was. Irgendjemand kommt auf die Idee, er will lauter goldene Krönchen an dieses Schiff malen. Dann sagen die anderen, so ein Schwachsinn. Dann sagt er, nee, diese goldenen Krönchen, die sind ganz toll, die will ich da hinmalen. Dann setzen wir uns im Grunde darüber auseinander, ist dieses Malen von goldenen Krönchen Teil unserer gemeinsamen Arbeit oder ist es deine individuelle Spinnerei? Das ist gesellschaftlich aufeinander beziehen, wenn wir das kooperativ gemeinsam machen, dann wird dieser gesellschaftliche Bezug im Dialog hergestellt. Wir reden miteinander, wir überlegen miteinander. Wenn wir eine Tauschgesellschaft haben, da überlegen wir nicht miteinander, da bringen wir unser Produkt auf den Markt und entweder es erhält dort die Wertform, wird von den anderen anerkannt oder nicht. Also da findet auch dieses In-Beziehung-Setzen der Arbeit statt, aber in einer ganz anderen Form, nicht durch gemeinsame Diskussion, sondern Angebot und Nachfrage, trifft unser Angebot auf Nachfrage, erhält einen Preis und so weiter, oder ist das alles nicht der Fall? Also nochmal, dieser Inhalt der Wertform hat noch nichts mit Tausch zu tun. Nein, also die ganzen Inhalte der Wertbestimmungen haben noch nichts mit Tausch zu tun, sondern zielen auf etwas Überhistorisches. Also in jeder Gesellschaft, wo ein arbeitsteiliger Produktionsprozess herrscht, müssen sich Arbeiten aufeinander beziehen. Das ist nicht erst in der Tauschgesellschaft so. Das Problem an der Stelle, also es ist erstens schwierig zu verstehen, weil bestimmte Voraussetzungen fehlen. Zweitens würde ich aber sagen, es ist nicht nur schwierig zu verstehen, sondern es gibt auch ein Problem, dass Marx an der Stelle nicht weit genug abstrahiert, wenn er von diesem Inhalt reden will. Und zwar insbesondere an den ersten zwei Stellen, wo es um Wertsubstanz und Wertgröße geht. Also es kommt hier wirklich alles zusammen, um die Lektüre zu komplizieren und schwer zu machen. Aber was heißt, wenn du sagst, er abstrahiert nicht weit genug? Wenn er sagt, also jetzt Seite 85 am Anfang, der mystische Charakter der Ware entspringt nicht aus ihrem Gebrauchswert, es ist klar, er entspringt ebenso wenig aus dem Inhalt der Wertbestimmungen, denn erstens, wie verschieden die nützlichen Arbeiten sind, sie sind Funktionen des menschlichen Organismus und so weiter. Das spielt eigentlich gar keine Rolle. Der Inhalt der Wertbestimmung ist diese Reduktion von ihrer Verschiedenheit. Und diese Reduktion, die findet nur in der Tauschgesellschaft statt. Und deswegen ist das nicht weit genug abstrahiert. Also da, sage ich ja, kommt der Markt so ins Schlimmern. Ist aber an der Stelle, finde ich, gar nicht weiter wichtig. Deswegen will ich da jetzt auch nicht drauf rumhacken, weil er ja nur sagt, und damit beschäftigen wir uns jetzt nicht, wir kommen auf die Warenform selber. Ja, und da hat er wieder genau das Wichtige am Wickel. Damit müssen wir uns jetzt weiter beschäftigen. Also da hatte ich, den Punkt, da haben wir dann auch passiert, und dann hatte ich gesagt, der Inhalt der Wertbestimmung ist halt nicht gemeint, was das eigentlich bedeutet, was der analytische Inhalt ist, also der begriffliche Inhalt der Wertbestimmung ist, was Wertbestimmung an sich bedeutet, sondern der tatsächlich materielle Inhalt der Wertbestimmung und die Form ist. Also das... Also mit Inhalt ist hier nicht analytisch gemeint, also nicht der Inhalt, der das bedeutet eigentlich, sondern der Inhalt ist der materielle Inhalt. Ja, also sozusagen nicht der Inhalt in einem übertragenen Sinne. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Vortrag hört, dann kann man eine Inhaltsangabe geben, kann sagen, okay, der Vortragende hat erstens, zweitens, drittens das und jenes gesagt. Oder manchmal verwendet man Inhalt in so einem übertragenen Sinne, boah, das hat mir die Augen geöffnet. Also der eigentliche Inhalt war, mich über dieses oder jenes aufzuklären. Also insofern wird das Wort Inhalt in verschiedenen Bedeutungen verwendet. Und da würde ich dir jetzt auch zustimmen, stellst du drauf ab. Also hier wird das Wort Inhalt, also in der ganz normalen, einfachen Bedeutung, ja, das ist das, was drinsteckt, aber nicht die... Ach, das Eigentliche oder sonst was, ja. Die Bedeutung, das ist dann wirklich der Fetischismus, also wo kommt das Geheimnis her? Gesellschaftliche Beziehungen werden zu gegenständlichen Eigenschaften. Das ist dann das, wie es weitergeht, aber... Gut, danach habt ihr jetzt auch nicht gefragt, will ich nichts dazu sagen. Ich hatte noch ein, zwei Fragen, aber ich würde jedem allen irgendwie Vortritt geben, die jetzt irgendwie eine Frage hätten. Sonst warte mal, gib mal eine Sekunde Zeit zum Nachdenken. Und da eine solche Abstraktion nicht in irgendeiner Weise attributiert ist, führt er die Wertbestimmung ein und sagt, über diese drei Attribute versuche ich euch den Wert nahezubringen. Ich würde es nicht ganz so formulieren. Wahrscheinlich meinen wir so was Ähnliches. Also erstmal diese Wertbestimmung, wenn wir sagen Wert, die Ware hat Wert oder so. Wir müssen immer sagen, das ist nur das kapitalistische System im Tauschprozess, sonst nichts. Das ist klar, nur darüber reden wir. So einen Wert haben und ja klar, es geht nicht um moralische Werte, um Werte im Sinne, das ist uns wichtig und so. Das ist klar, es geht um ökonomischen Wert in einem kapitalistischen Tauschsystem. Und jetzt hat aber das Wort Wert hat selber mehrere Bedeutungen. Das hat Marx im Übrigen auch bei der Wertformanalyse in der Fußnote, hat er darauf hingewiesen, dass man häufig Wert und Wertgröße gleichsetzt. Eigentlich drückt Wert zunächst mal eine Qualität aus. die Ware hat nicht nur die Qualität oder die Dimension, gebrauchswert zu sein, sondern sie hat auch noch eine zweite Dimension, nämlich Wertgegenstand zu sein. Das, wenn Marx das betonen will, spricht er ja auch explizit von Wertgegenständlichkeit. Gebrauchsgegenständlichkeit und Wertgegenständlichkeit. Also Wert im Sinne der Dimension, der Qualität ist eine Bedeutung. Jetzt ist aber dieser Wert quantitativ bestimmt. Das ist Wertgröße. Und im Alltag halten wir diese beiden Bedeutungen nicht immer genau auseinander. Also wenn wir sagen, der Wert von Ware A ist größer als der Wert von Ware B, ist das streng genommen ungenau. Wir müssten sagen, die Wertgröße von Ware A ist größer als die Wertgröße von Ware B. Beide haben die Dimension Wert, aber unterschiedliche Wertgröße. Und ist Wertsubstanz und Wertgegenständlichkeit dasselbe? Nein, Wertgegenständlichkeit drückt einfach aus, es gibt diese Dimension. Also außer der Gebrauchsgegenständlichkeit, der Nützlichkeit, gibt es diese merkwürdige andere Dimension. Und jetzt ist die Frage, wo kommt diese Dimension eigentlich her? Was liegt ihr zugrunde? Und das ist die Wertsubstanz. Oder die Frage, welche Wertsubstanz ist es eigentlich? Also Wertgegenständlichkeit ist was anderes als Wertsubstanz und was anderes als Wertgröße. Diese Sachen zusammen sind dann die Wertbestimmungen, also die näheren Erklärungen, was ist mit Wert gemeint. Da sind wir also bei diesen Begriffen. Das andere, was du zu Anfang gesagt hast, es liegt eine Abstraktion zugrunde. Das ist dieses gesellschaftlich-historische, dass Wert nicht immer, nicht automatisch vorhanden ist, sondern nur in einer Tauschgesellschaft. Denn nur in einer Tauschgesellschaft haben wir das. Die verschiedenen konkreten Arbeiten werden reduziert auf gleiche menschliche Arbeiten und die Arbeitsprodukte nur betrachtet unter diesem Aspekt, sie sind Produkt dieser merkwürdigen gleichen menschlichen Arbeit, die noch nie jemand sehen konnte, sind Wertgegenstände. Also wenn, ich sehe irgendwie so ein bisschen zum Teil ratlose Gesichter, vielleicht ziehe ich es mir auch nur ein, nur ist überhaupt nicht schlimm, wenn, ich will euch ja nicht mehr ratlos machen, als ihr vorher eh schon wart, also wenn irgendwas unklar ist, oder ihr sagt, nee, ich habe immer noch nicht kapiert, ist überhaupt nicht schlimm, sagt's und vielleicht schaffe ich es ja mit irgendeiner anderen Formulierung, dann was zu erklären, was bis jetzt noch nicht erklärt ist. Das sind nicht übersinnliche Dinge oder das die gespenstische Gegenständigkeit nochmal kommt. Also ich habe das Sinnliche, Übersinnliches. Und jetzt ist, könnte man so denken, oder dachte ich erst, der sinnlich, übersinnlich, das ist halt, der sinnliche Aspekt ist halt sozusagen der materielle Träger dieser übersinnlichen Eigenschaft des Werts, weil der braucht ja immer irgendeinen materiellen Träger. Aber jetzt nochmal drüber nachgedacht, denke ich dann, die gespenstische Gegenständigkeit. Die Gegenständigkeit selber ist also gespenstisch, dass sozusagen das Sinnliche, was heute irgendwie, was als Social Fact oder so bezeichnet wird, das ist sozusagen eine institutionelle und eine soziale Tatsache ist. Also dass es quasi nicht irgendwie das Ding ist, sondern die Gegenständigkeit ist eine soziale Gegenständigkeit. Also das ist das sozusagen sinnlich-übersinnliche Ding, dass sozusagen die Übersinnlichkeit sich sinnlich bemerkbar macht, eher als dass der sinnliche Gegenstand auch noch eine übersinnliche Wertgegenständigkeit hat. Nee, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das verstanden habe, was du gesagt hast. Worum es hier ginge, auch mit dem Fetischkapitel, dass sozusagen die Wertform selber eine physische Gewalt hat. Also die nicht weg ist, okay. Ja, und das dann das Sinnliche ist und nicht der Trigger. Also quasi sekundär dann das Sinnliche erst. Ja, aber ich glaube, also ich glaube, ich verstehe jetzt, was du meinst, aber ich denke, du machst die Sache ein bisschen zu kompliziert. Dieses sinnlich-übersinnliche, von dem da auf Seite 85 die Rede ist, das glaube ich, kann man ganz wörtlich verstehen. sinnlich, das ist das, was wir mit unseren Sinnen erfahren können, was wir sehen können, was wir anfassen können, was wir riechen können, was wir schmecken können. Das ist sinnlich. Diesen Tisch hier, ich kann ihn sehen, ich kann ihn anfassen. Na, riechen kann ich ihn glücklicherweise nicht und das Schmecken möchte ich jetzt auch nicht hier probieren, aber im Prinzip könnte ich es. Also das, dass ich das alles an dem Tisch machen kann, das macht ihn zum sinnlichen Gegenstand. Als eine Ware ist der Tisch aber mehr. Er ist Wertgegenstand. Und diese Wertgegenständlichkeit, die kann ich weder sehen, fühlen, riechen, schmecken oder hören. Aber sie ist da. Zumindest in der Tauschgesellschaft. Sie macht sich in verschiedenen Hinsichten bemerkbar. Also sie ist eine Realität. Aber sie ist nicht sinnlich. Und deswegen ist sie in einem ganz wörtlichen Sinne übersinnlich. Wenn es dann um den Fetischismus geht, da geht es dann eher um diese soziale Tatsache, die du angesprochen hast, dass diese übersinnliche Qualität des Tisches als Wertgegenstand, die entfaltet eine materielle Gewalt. Die Wertgegenständlichkeit selber ist erstmal übersinnlich, gespenstische Gegenständlichkeit, das sind ja Umschreibungen von Marx. Also er hat eine Realität, die aber nicht sinnlich fassbar ist, aber trotzdem real. Und da verwendet er dann Ausdrücke dafür, wie übersinnlich, gespenstisch, übernatürlich, fantastisch, kann man alle diese Ausdrücke findet man. Dann sind wir doch schon einer Ideenvorstellung von Marx. Also die Tischzugel, die musste akzeptiert werden. Der hatte die Tapferkeit, die musste akzeptiert werden. Hier ist der Wert, der muss akzeptiert werden. Es hat, dann verstehe ich es, dann bewege ich mich in dem Abstraktum einer Ideengeschichte. Nicht ganz. Bei Platon, da sind die Ideen zuerst da. Da ist die Idee der Tapferkeit da und die muss sich dann konkretisieren. Und dann ist die Frage, wie konkretisiert sie sich? So geht Marx nicht vor. Aber, das hält er im Wertformabschnitt fest oder auch sogar hier im Fetischcharakter kommt es an einer Stelle, das ist der Fetischismus, die verkehrte Darstellungsweise, dass es so aussieht, dass der Wert die ursprüngliche Realität ist und der Wert muss sich dann konkretisieren in dem Tisch oder in der Hose oder in sonst was. Also da hast du die Analogie zu Platon oder zu diesen idealistischen Auffassungen. Aber diese Analogie entschlüsselt Marx als einen verkehrten Schein der wahren Gesellschaft. Dass der Wert ist das Ursprüngliche und dann findet der Wert seine Materialisation. Der Wert ist nicht ursprünglich, sondern der Wert ist Resultat von einem bestimmten sozialen Verhältnis. Arbeitsteilige Privatproduktion, Tausch, das ist die Grundlage von Wert. Nur, und da sind wir dann beim Fetischismus, diese Grundlage, die verschwindet. Wenn wir die ganze Zeit mit Waren umgehen, wir sind ausgewachsen in einer warenproduzierenden Gesellschaft, da ist es uns völlig selbstverständlicher. Klar, die Dinge haben doch Wert. Wo kämen wir denn hin, wenn wir da bestreiten würden, dass die Wert haben? Aber das ist ja lediglich unsere Borniertheit, weil wir es nie anders kennengelernt haben. Und das im Grunde ist der Kern von dem Fetischismus, also ein soziales Verhältnis, wird zu einem Attribut, zu einer Eigenschaft eines Dings, einer Eigenschaft, die aber nicht fassbar ist, die übersinnlich ist und damit geheimnisvoll. Das Problem daran ist, dass der Frau und Falsch ist dann letztlich die Arbeit, also die Arbeit dahinter oder das soziale Verhältnis, dass die Arbeit man beschleunigt in der Art und Weise oder was und unbewusst als Unwert ist und weiter, also ist Das verschwindet aus dem Blick und wir stehen hier erst am Anfang dieses Verschwindens. Also hier kann man das noch relativ leicht sich deutlich machen. der Wert der Waren ist nichts Natürliches, da geht kein Atom oder sowas ein, sondern ist Resultat eines gesellschaftlichen Verhältnisses. Mit dem Geld geht es ja weiter. Ihr habt ja auch schon das zweite Kapitel gelesen, da ist am Ende sehr kurz vom Geldfetisch die Rede. Geld, die Magie des Geldes, ist die ganze Geschichte voll. Mit Geld kann man alles kaufen, mit Geld hat man Macht. Also brauchen wir Geld. Ja, warum hat Geld Macht? Warum kann man mit Geld alles kaufen? Weil wir uns alle auf ein bestimmtes Objekt, sei es nun Gold, Silber oder merkwürdig bedruckte Zettel, beziehen als allgemeines Äquivalent, als selbstständige Gestalt von Wert. Also nur weil ein bestimmtes soziales Verhältnis vorliegt, hat Geld diese Macht, die es auch ganz real hat. Ist schon schwerer nachzuvollziehen. Beim Kapital geht es weiter. Kapital scheint produktiv zu sein. Kapital ist produktiv aufgrund der Lohnarbeit, die es anwendet. Ja, aber die Lohnarbeit scheint ein Anhängsel zu sein. Ich weiß nicht, vor 2-3 Tagen, wann war das? Mittwochabend, glaube ich, bin ich so spätabends per Zufall in diese Talkshow von Maybrit Illner reingekommen. Und da hatten sie so aus dem Publikum so eine Unternehmerin, die da auch was zu oder gegen Mindestlöhne und die viel zu hohe Steuerbelastung der Unternehmen sagen sollte. Dann stellt sie sich hin und sagt, ja, also das ist doch alles Unsinn, was hier gesagt wird. In meinem Unternehmen, da beteilige ich meine Mitarbeiter an meinem Erfolg. Also sozusagen diese Unternehmerin, die sorgt für Erfolg. Die Mitarbeiter, die stehen da irgendwie außen rum und gucken und werden dann freundlicherweise an diesem Erfolg beteiligt. Also die hat es sozusagen auf sich bezogen. Hätte man da jetzt einen bisschen intelligenteren Ökonom gehabt, dann hätte der gesagt, also Kapital ist das ungeheuer produktive Ding und nur wenn das Kapital sich entfalten kann, entsteht der Erfolg, von dem dann letzten Endes auch die Mitarbeiter etwas haben. Also da findet auch so eine Verkehrung statt, also die eigentliche Arbeit, die diesen Erfolg hervorbringt, ja, die erscheint als was Untergeordnetes, die kann froh sein, dass sie an dem Erfolg, der wo ganz anders herkommt, beteiligt wird. Und das ist also diese Verkehrung, das geht beim, also Marx analysiert nicht nur sozusagen sachlich, wie funktioniert der Kapitalismus, sondern auch, wie stellt er sich dar, wie stellt er sich in verkehrter Weise dar? Das ist nicht alles böse Manipulation von irgendwelchen Ökonomen, die uns einreden wollen. Das ist alles ganz anders, sondern es ist der Kapitalismus, der sich in einer bestimmten Weise darstellt. Und es geht durch die drei Bände durch, Warenfetisch, Geldfetisch, Kapitalfetisch, Mystifikation des Lohnverhältnisses, bis am Ende vom dritten Band, Revenuen und ihre Quellen, kommt das Kapitel die trinitarische Formel. Da werden dann nochmal alle diese Verkehrungsverhältnisse zusammengefasst und es kommt am Ende das raus, mit dem jedes bürgerliche Lehrbuch anfängt, die Produktionsfaktorentheorie. Dass es drei unabhängige Produktionsfaktoren, Kapital, Arbeit und Boden gibt, die müssen zusammenkommen, damit was produziert werden kann und das Produkt muss dann zwischen denen aufgeteilt werden in Gestalt von Profit, Lohn und Grundrente. So beginnt noch heute fast jedes ökonomische Lehrbuch. Und das wird am Ende vom Kapital, also am Ende vom dritten Band, wird das dechiffriert als ein notwendig entstehendes Alltagsbewusstsein. Als Resultat aller dieser Verkehrungen. Das ist also nicht die böswillige Erfindung der Ökonomen, sondern das ist, dass die Ökonomen dem Alltagsbewusstsein aufsitzen. Also insofern ist das eine ganz wichtige Angelegenheit, das zu verfolgen. Und hier ist nur der erste Schritt, Fetischismus. Ich habe noch eine Frage zu diesem dritten Unterabschnitt vom ersten Kapitel. Da ich so ganz banal zusammengefasst, ist das ja so, dass Waren irgendwie angefangen werden auszutauschen und dann hat man irgendwie diese relativen relative Wertform und Äquivalenzform. Und dann werden das aus zwei Waren, werden das dann ganz viele Waren. Und dann kommt ja dann, genau auf Seite 78 nämlich dazu, dass wenn es dann so viele Waren sind, dass es da irgendwie so zwei Mängel gibt, warum das nicht funktioniert und warum es notwendig ist, dass es Geldform... Zur allgemeinen. Erstmal die allgemeine Wertform. Ja. Ganz, genau, also da muss man wirklich ganz langsam Schritt für Schritt vorgehen. Okay, aber dass es notwendig ist, dass es zur allgemeinen Äquivalenzform kommt. Ja. Und diese beiden Mängel, die sind mir jetzt nicht so eingeleuchtet, dass ich denke, wow, ja klar, deswegen muss es zur allgemeinen Äquivalenzform kommen oder zu einer konkret allgemeinen Äquivalenzform. Ich dachte, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, genau, wie diese beiden Punkte gemeint sind, weil so wie ich das jetzt verstehe oder eben auch nicht verstehe, denke ich, dass die Waren auch eigentlich so alle gegeneinander irgendwie getauscht werden könnten. Also da braucht es nicht ein, also genau ein und nur ein allgemeines Äquivalent. Also erstmal muss man sich klar machen, worum geht es bei dieser Wertformentwicklung überhaupt, wo das so anfängt. Da gibt es ja auch großen Streit in der Literatur und von so verschiedenen Leuten, die sich jetzt mit Marx beschäftigen, dass eine wichtige Interpretationsrichtung sagt, das ist eigentlich so eine abgekürzte historische Darstellung der Herausbildung des Geldes. Also zuerst hatten wir so den unmittelbaren Produktentausch, Ware gegen Ware. Dann werden viele Waren, oder dann wird eine Ware gegen viele getauscht. Und zum Schluss bildet sich dann eine Ware raus als die dann immer als Geld verwendet wird. Macht aber der Marx hier nicht. Da ist nicht die Rede von einer historischen Darstellung. Was er bei dieser Wertformanalyse machen will, schreibt er vorne, wo sie anfängt, Seite, wo ist das, 62. Hier, also es geht um die Analyse der Wertform, also Seite 62 unten. Jedermann weiß, wenn er auch sonst nichts weiß, dass die Waren eine mit den bunten Naturalformen ihrer Gebrauchswerte höchst frappant kontrastierende gemeinsame Wertform besitzen, die Geldform. Also Wertform muss man sich im Kopf behalten, das ist der Wertausdruck. Nicht? Also die Ware hat Wert, aber wo drückt der sich aus? Der drückt sich in was anderem aus. Eine Wertform kennen wir alle. Hier, also in der jetzt folgenden Analyse, hier gilt es jedoch zu leisten, was von der bürgerlichen Ökonomie nicht einmal versucht war, nämlich die Genesis dieser Geldform nachzuweisen. Und diese Genesis dieser Geldform wurde eben von vielen als eine historische Genesis verstanden. Wenn der Marx so eine historische Genesis gemeint hätte, dann wäre ein fürchterlicher Aufschrei, kann man an der Stelle bereits feststellen. Weil mit dieser historischen Genesis hat sich die bürgerliche Ökonomie natürlich beschäftigt. Da kann man bei Adam Smith jede Menge dazu finden. Also wenn es um die historische Genesis gehen würde, dann wäre die Aussage, hier gilt es zu leisten, was von der bürgerlichen Ökonomie nicht einmal versucht war, nämlich die Genesis dieser Geldform nachzuweisen, wäre das eine riesige Aufschneiderei. Es geht um was anderes. Dieses andere hat er ebenfalls in der Erstauflage in einem Absatz explizit gesagt. Es geht um den Zusammenhang von Wertsubstanz und Wertform. Also nicht nur, dass es Wertsubstanz gibt und außerdem gibt es eine Wertform, sondern wie hängen die eigentlich zusammen? Und worauf er in diesem Unterabschnitt raus will, ist deutlich zu machen, Wertsubstanz benötigt eine eigenständige Wertform. Die Lösung von der Geschichte kennen, was ist die Geldform? Aber warum ist die Geldform notwendig? Das will er zeigen. Hat im Übrigen auch politische Konsequenzen. Zu Marx Zeiten war der Sozialismus von Proudhon einen französischen Sozialisten, der war zwar schon tot, aber war immer noch über seine Schüler einflussreich. Und der hatte sozusagen die Idee, Sozialismus bedeutet, Geld abzuschaffen, aber Warenproduktion beizubehalten. Warenproduktion beizubehalten heißt, den Wertcharakter der Produkte beizubehalten, aber ohne Geld, ohne diese spezifische Wertform namens Geld. Und da wollte Marx auf einer ganz grundsätzlichen, theoretischen Ebene demonstrieren, das geht überhaupt nicht. Also nicht bloß, das gefällt mir nicht, das ist unpraktisch, das ist schwierig oder so, kann man ja alles dagegen einwenden, nein, sondern auf einer ganz begrifflich kategorialen Ebene, das ist völliger Unsinn, da verwandelt einer das Missverständnis über die Wertform in die Begründung des Sozialismus. Und das ist Unsinn. Also das, darum geht es in der Wertformanalyse. Wie geht er jetzt vor? Marx startet nicht bei diesem X-Ware A, tauscht sich mit Y-Ware B, nicht bei einem historischen Ausgangspunkt, sondern bei einem logischen, bei einem abstrakten Ausgangspunkt. Ich abstrahiere von allem anderen, betrachte nur zwei Waren, eine Ware, die ihren Wert ausdrücken soll, und eine Ware, die als Material dieses Wertausdrucks dient. Und dann analysiert er, was passiert da eigentlich. Das passiert in diesem ersten Unterunterabschnitt, die einfache Wertform, das ist der längste, und da stecken eigentlich schon alle Schwierigkeiten drin. Also wenn man den verstanden hat, dann hat man eigentlich schon das meiste erreicht. Ja, und dann sagt er, okay, jetzt haben wir den Wertausdruck gefunden, also Ware B drückt den Wert der Ware A aus, dabei passieren dann diese drei Eigentümlichkeiten, die ich vorhin erwähnt habe, also der konkrete Gebrauchswert von Ware B wird zur Erscheinungsform von Wert, dem ganz anderen, die konkrete Arbeit, die Ware B produziert wird, wird zur Erscheinungsform von ihrem Gegenteil, abstrakter Arbeit, die also gar nichts mit konkreter Arbeit zu tun hat. Und Privatarbeit, also die Arbeit dieser privaten Produzenten, die diese Ware B produziert haben, wird zu ihrem Gegenteil Erscheinungsform von Arbeit in unmittelbar gesellschaftlicher Form, was also gar nichts mit Privatheit zu tun hat. Aber ist alles ganz schön, ist wunderbar, nur leider sind wir nicht fertig, denn das Ding hat Mängel. Mängel. Was sind Mängel? Ist die Frage. Wenn ich Auto fahre und der Motor hämmert, dann ist das ein Mangel. Ich fahre zwar, aber wenn der so unangenehm hämmert, dann ist klar, da ist, was weiß ich, das Kugellager kaputt oder ich habe einen Kolbenfresser, das heißt, das Auto wird nicht mehr lange fahren. Das fährt zwar im Moment, aber das hat Mängel, das fährt nicht mehr lange weiter. So was Ähnliches haben wir hier auch. Also wir haben diese einfache Wertform, die Ware B drückt den Wert der Ware A aus und sonst nichts. Die Ware B drückt nur den Wert der Ware A aus. Das ist ein Mangel. Warum? Weil Wert etwas Allgemeines ist. Das heißt, der Wert von Ware A wird noch lange nicht optimal ausgedrückt, wird noch lange nicht adäquat ausgedrückt, sondern in einer ganz begrenzten Form. Nicht mit dem Auto. Ich möchte mit dem Auto nicht nur an die nächste Ecke fahren. Ist zwar schön, wenn es an die nächste Ecke fährt, reicht aber nicht. Auto heißt eigentlich, wenn der Tank voll ist, kann ich durch die Gegend fahren. Wenn ich den Kolbenfresser habe, dann komme ich nur bis zur nächsten Ecke. Ist ein Mangel. Beim Auto behebe ich den Mangel, indem ich das Auto in die Werkstatt bringe. Dann reparieren die das hoffentlich und ich kann entsprechend durch die Gegend fahren. Hier ist dann die nächste Wertform, also wo Marx sozusagen aus einerseits den logischen Möglichkeiten, die die Wertform besitzt, und den Mängeln, entwickelt, was ist die nicht historisch, sondern logisch nächste Wertform. Da haben wir, mal auf der Rückseite, also einfache Wertform, x Ware a drückt ihren Wert in y Ware b aus. Das Schwierige ist zu verstehen, was heißt das eigentlich drückt aus? Der Mangel besteht jetzt darin, dass der Wert, was ganz Allgemeines, nur in dieser einen Ware ausgedrückt werden kann und diese eine Ware auch nur als Wertausdruck von dem hier gilt. Also der Wert, was ganz Allgemeines, ist im Grunde auf zwei Besonderheiten zusammengeschnurrt. Also wie mein Auto. Soll überall hinfahren, kommt aber nur bis zur nächsten Ecke. Jetzt können wir uns gucken, gibt es in dieser Form eine Lösung für das Problem. Die Lösung, die wir finden, ist, oder der erste Schritt zur Lösung, diese Ware, y-Ware b, die war ja nur zufällig herausgegriffen. Also die Ware a, die Ware a soll ihren Wert ausdrücken. Jetzt haben wir irgendeine Ware herausgegriffen und haben gesagt, naja, die dient jetzt als Wertausdruck, was bedeutet das? Ja, aber die war zufällig. Deswegen heißt die Wertform auch zufällige Wertform. Einfache, einzelne, zufällige Wertform. Das sind die drei wichtigen Bestimmungen. Das ist nicht irgendeine beliebige Aufzählung, die der Marx da macht. Das hat alles eine faktoriale Bedeutung. Sie ist einfach, weil nichts anderes eine Rolle spielt. Sie ist einzeln, weil nur dieses einzelne Paar da ist. Und sie ist zufällig, weil bei uns zufällig die Ware B rausgegriffen war. Jetzt haken wir an dieser Zufälligkeit ein und sagen, okay, beseitigen wir die Zufälligkeit, wir nehmen nicht einfach nur Ware B, wir nehmen Ware Z, Ware C und so weiter. Also wir nehmen hier diese ganze Kette. Eine Ware drückt ihren Wert in dieser ganzen Kette aus. Haben wir einen Fortschritt erzielt, also ein Mangel ist beseitigt. Die Allgemeinheit des Werts ist dargestellt. Wert ist nicht so etwas Einzelnes, sondern wirklich etwas Allgemeines. Das ist dann die totale oder entfaltete Wertform. Aber es ist immer noch nicht so toll. So ähnlich wie beim Auto. Das rattert nicht nur, das klopft nicht nur, da tropft auch noch das Öl raus. Also jetzt ist meinetwegen der Kolbenfresser beseitigt und dann sehe ich, huch, da tropft das Öl raus. Ist auch nicht gerade vorteilhaft. Also muss ich diesen Mangel auch beseitigen und gucken, dass da kein Öl mehr rauskommt. Ja, was ist jetzt hier der Mangel? Der Wert der Ware A, das ist was Einfaches, Einheitliches, was dieses ganz Abstrakte, was es mit allen gleich hat, ja, das wird in dieser unendlichen Kette ausgedrückt. Also das, was einfach ist, wird nicht zugleich als was Einfaches ausgedrückt. Jetzt kannst du natürlich hergehen, kannst sagen, na, ich bin doch schon froh, dass ich den Wert der Ware A gesellschaftlich ausdrücke. Also so hatte ich dich vorhin verstanden, dass du sagst, naja, ich kann ja so tauschen, alles mit allem. Gut, das heißt aber lediglich, du bist jetzt individuell mit dem Stand zufrieden. Du bist froh, dass du ein Auto hast und wenn du alle 100 Kilometer anhalten musst an der Tankstelle und sagen, bitte Öl nachfüllen, sie können auch mal nach dem Benzin gucken, aber wahrscheinlich reicht das noch. Okay, so kann man auch Auto fahren. Aber das entspricht nicht so dem, wie das Auto fahren soll, dass ich alle 100 Kilometer muss ich 2 Liter Öl nachschütten. Also sozusagen, es ist ein Mangel, den man jetzt nicht individuell beheben kann und sagen, naja, reicht mir doch, sondern es geht darum, das, was der Wert ist, dieses einfache Allgemeine, dafür auch einen einfachen allgemeinen Ausdruck zu finden. Das Das heißt, es geht eher darum, so eine Komplexität runterzubrechen, also dass es unübersichtlich wird, oder dass es eben, weil es so in unendlicher Weise dargestellt werden kann. Das ist ja das, was der Marx ausführt, unendlich, unabgeschlossen. Es kann immer noch eine neue Ware dazukommen. Wenn es eine neue Warenart eingeführt, ja, dann müssen wir diese Kette verlängern und die auch noch aufführen. Ne? Das heißt, also es ist überhaupt nichts hier Komplexität reduziert, wenn man die benutzen will. Also das, was den Wert eigentlich ausmacht, einfache, einheitliche, das ist noch nicht drin. Das Gesellschaftliche ist jetzt drin. Es ist nicht mehr einzeln der Wert, aber längst nicht einfach und einheitlich. Die Lösung finden wir aber wieder in der Wertform Rückbezüglichkeit. Es ist keine Zutat. Denken wir an die einfache Wertform. X Ware A drückt ihren Wert in Y Ware B aus. Wenn das stimmt, dann stimmt immer auch das Umgekehrte. Dann kann ich auch schreiben, Y Ware A drückt ihren Wert in X Ware B aus. Ja, wenn das bei einer Form gilt, dann gilt es auch bei dieser ganzen Kette. Jetzt drehe ich um. Alle diese Waren drücken ihren Wert in X Ware A aus. Ja, jetzt habe ich plötzlich die Wertform gefunden, die ich gesucht habe. Einfach, weil es auf einen Wertausdruck reduziert, einheitlich, weil es derselbe Wertausdruck ist. Warte mal kurz, lass ich kann ich noch fragen, ja. Ich weiß gar nicht, ob das so relevant ist, aber meinst du, dass es wirklich notwendig ist, dass das eine Ware ist? Oder dass das halt auch einfach nur ein Gedanke sein könnte oder sowas? Oder irgendwas, was nicht so konkret greifbar ist? Also eben, ne, also sowas eher wie, dass das zugeordnet wird, dass das irgendwie ein Konsens ist, wie viel? Ja, Moment. Also erstmal haben wir diese Wertformen. Marx startet mit zwei Waren. Wenn wir jetzt praktisch nur an diesem Warenverhältnis drehen, dann landen wir hinten automatisch auch bei einer Ware als allgemeinem Wertausdruck. Das hat in der Tat zu Problemen geführt. Im 19. Jahrhundert war das noch ganz plausibel. Da war das wirkliche Geld Gold. Geldscheine waren im 19. Jahrhundert streng genommen nur Anweisungen auf Gold, nur Vertreter von Gold. Im Prinzip, also wenn die Währungen funktioniert haben, konnte ich bis vor dem Ersten Weltkrieg, wenn ich das unbedingt wollte, zur Nationalbank gehen und meinen Geldschein, meine Banknote in wirkliches Geld, nämlich so und so viel Goldstücke, umtauschen. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dann insbesondere nach 1973, als das Währungssystem von Bretton Woods zusammenbrach, spätestens ab dann haben wir keine Geldware mehr. Wir können unsere Scheine zwar nach wie vor in Gold umtauschen, aber Gold ist ein Gut wie jedes andere, was wir für diese Geldscheine kaufen können. Wir können das Geld auch in saure Gurken umtauschen, wenn wir wollen. Aber saure Gurken haben keine Beziehung zum Geldsystem, genauso wenig wie heute Gold. Also heute haben wir ein Geld, das nicht Ware ist. War auch, glaube ich, hier eine der Fragen. Muss Geld Ware sein? Zumindest heute haben wir ein Geldsystem, das nicht auf Ware beruht. Und da ist dann die spannende Frage, ist das mit der Marx'schen Analyse vereinbar? Also läuft die Marx'sche Analyse darauf hinaus, dass Geld immer eine Ware sein muss? Wenn sie darauf rausläuft, müssen wir sagen, gut, dann ist die Marx'sche Analyse zumindest in diesem Punkt heute praktisch widerlegt. Wir haben kein Warengeld mehr. Es gibt dann einige Marxisten, die sagen, ja, wir haben jetzt zwar offiziell kein Warengeld mehr, aber so ganz im Hintergrund, im Geheimen, spielt Gold immer noch die Rolle der Geldware. Das ist zwar nicht mehr so sichtbar, nicht mehr deutlich, aber eigentlich ist es immer noch. Möchte ich jetzt nicht weiter ausführen, halte ich für ziemlichen Blödsinn, diese Position, wird aber durchaus vertreten. Wenn man die nicht vertritt, dann muss man sich mit der Frage auseinandersetzen, hat Marx wirklich gezeigt, dass Geld eine Ware sein muss? Und da würde ich sagen, hat er nicht gezeigt. Er hat es vorausgesetzt. Er startet mit dem Wertverhältnis zweier Waren, entwickelt dann diese ganze Wertformproblematik, also was bedeutet es überhaupt, dass der eine Gegenstand den Wert des anderen ausdrückt. Insbesondere wichtig diese drei Eigentümlichkeiten der Äquivalentform. Er hat aber nirgendwo gezeigt, dass das, worin der Wert ausgedrückt wird, selber eine Ware sein muss. Das hat er immer vorausgesetzt schon. Auf dieser Ebene einfache Zirkulation, wo wir uns hier befinden, in den drei Kapiteln, kann man da überhaupt keine Aussage dazu machen. Da könnte man höchstens historisch argumentieren und sagen, ja gut, es gab Gesellschaften, da war das Geld eine Ware und heute gibt es Gesellschaften, da ist es keine Ware. Sind wir im dritten Band, Kreditverhältnisse, dann finden wir bei Marx gute Argumente dafür, dass Geld eigentlich keine Ware mehr sein darf, aber er zieht diese Konsequenz nicht tatsächlich, sondern er glaubt, das ist eine Grenze des kapitalistischen Systems, die dann auch zu entsprechenden Problemen führt. Hat es auch im 19. Jahrhundert. Also da würde ich sagen, hat er, also er versucht ja darzustellen, was macht den Kapitalismus zum Kapitalismus. Da hat er einen bestimmten Zustand, Warengeld, fälschlicherweise verallgemeinert, dass das immer so sein muss im Kapitalismus. Muss aber nicht immer so sein, folgt auch nicht aus seiner Theorie. So, jetzt gab's, du hattest dich ganz früh gemeldet, dann du und du warst der Letzte. Ich wollte nur ganz kurz mal nachhaken. Ja? Wir hatten uns im letzten Mal so geklärt, dass auch Geldscheine durch Arbeitszeit und Arbeit entstehen, deswegen auch Ware sind. Diese Möglichkeit bist du jetzt gar nicht eingegangen. Die halte ich auch für völlig falsch. Und warum? Geldscheine entstehen durch Arbeit, das ist richtig. Also der 500-Euro-Schein, der muss gedruckt werden, erst muss das Papier hergestellt werden, die Druckmaschine und. Aber der Arbeitsaufwand für den 500-Euro-Schein und der Arbeitsaufwand für den 5-Euro-Schein sind ungefähr dasselbe. Trotzdem ist der 500-Euro-Schein das Hundertfache von dem 5-Euro-Schein. Das hat überhaupt nichts mit der Ware zu tun, mit der verausgabten Arbeitszeit zu tun. Und wenn man auf die Idee käme, einen 50.000-Euro-Schein zu drucken, ja gut, da könnte man diese ganzen Sicherungssachen benutzen, die es eh schon gibt. Man muss nur 50.000 draufschreiben. Das ist nur das Problem, dass es trotzdem eine Ware ist. Es wird halt dann inkonsistent mit der Arbeitszeit, aber an sich ist es was, was getauscht wird zwischen Banken, was auch einen Gebrauchswert hat. Ich kann es für diverse Dinge benutzen. Das Problem ist, dass das System der Arbeitszeit, was den Wert bestimmen kann, gebrochen wird. Ja, aber das ist das. Es bleibt ein Arbeitsprodukt, kannst du sagen. Also der Schein fällt nicht vom Himmel, sondern natürlich irgendjemand muss arbeiten. Das ist schon richtig. Aber es ist eine völlig atypische Ware, weil die Arbeitszeit, die aufgewendet werden muss, um das herzustellen, hat absolut nichts mit dem Wert zu tun. Produktivität, da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen, wenn die Produktivität steigt, dann sinkt der Wert der einzelnen Ware. Die Produktivität beim Drucken, die kann steigen, wie sie will. Das ändert nichts am 500-Euro-Schein. Insofern ist der 500-Euro-Schein genauso wenig eine Ware wie der unbearbeitete Boden. In diesem Fall nicht, weil er nicht Arbeitsprodukt wäre, sondern weil die auf ihm verwendete Arbeit keine Rolle spielt. Dieser 500-Euro-Schein, oder der 5-Euro-Schein genauso, ist etwas ganz anderes. Da kommen wir, das habt ihr jetzt gar nicht danach gefragt, obwohl Geld ist im zweiten Kapitel ja der Hauptgegenstand. Das erste Kapitel ist Geld vor, das zweite Kapitel ist Geld, das ist auseinanderzuhalten. Was ist eigentlich Geld? Wir wissen von der Geldform, ist Wertausdruck, ist selbstständiger Ausdruck des Werts. Also das, was Geld ist, gilt sozusagen als purer Wert. Bloß gibt es das gar nicht. Also Geld ist etwas, was es gar nicht gibt. Dafür hat Marx ebenfalls in der Erstauflage vom Kapital ein schönes Beispiel benutzt, was er dann leider gestrichen hat, bereits bei der allgemeinen Wertform, wo das zum ersten Mal aufkam. Da sagt er nämlich, mit der allgemeinen Wertform oder dann später eben mit der Geldform, wenn man da eine Analogie finden kann, was ist es eigentlich, Geld im Verhältnis zu Waren, da müsste man sich in einen sehr merkwürdigen Zoo begeben, wo man einerseits die wirklichen Tiere rumlaufen hat, Löwen, Tiger, Giraffe, also ein konkretes Tier, ein konkretes Tier, was die abstrakte Eigenschaft außerdem noch Tier zu sein besitzt. Also der Löwe ist Löwe und außerdem Tier, die Giraffe ist Giraffe, außerdem Giraffe und so weiter. Und neben diesem ganzen konkreten Löwen, Tiger, Giraffe läuft auch noch das Tier auf vier Beinen mittenrum. Das ist ungefähr das Verhältnis von Geld und Ware. Also alle Waren sind etwas Konkretes. Der Tisch ist eine Ware. Die Hose, die ich anhabe, ist eine Ware, wenn sie auf dem Markt ist. Unterscheiden sich in ihrer Konkretion genauso, wie sich Löwe von Giraffe unterscheidet. Als Waren haben sie die Gattungseigenschaft, Wertgegenstände zu sein. Nicht der Tisch ist nicht nur Tisch, sondern als Ware auch Wertgegenstand. Die Hose ist nicht nur Hose, sondern auch Wertgegenstand. Im Geld kommt uns jetzt diese Wertgegenständlichkeit als was Individuelles entgegen, als Individuum. Und das ist im Grunde genommen dasselbe, als würde hier der Löwe seinen Mittagsschlaf halten, hier die Giraffe ihren Hals an der Decke stoßen und dann kommt auch noch das Tier auf drei Beinen hier reinmarschiert. Das ist das Verhältnis von Ware und Geld. So illustriert Marx das in der ersten Auflage, finde ich fantastisch. Und jetzt kann man diesen Gedanken ein kleines Stückchen weiterspinnen. Das Tier auf vier Beinen kann es gar nicht geben. Wenn uns das Tier als ein Individuum begegnen soll, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen ein konkretes Tier, den Löwen, und sagen so, das ist für uns nicht nur Löwe, sondern, wie es ja auch heißt, der König der Tiere, du bist jetzt außerdem noch Tier als solches. Also wenn dann ein Löwe reinkommt, dann ist es nicht nur der Löwe, sondern dann ist es auch das Tier als Individuum. Das passiert bei einer Goldwährung. Also eine spezielle Ware, ein spezieller Gebrauchswert wird ausgesondert auch noch als Wert als solcher. Oder, jetzt wieder zurück zu unserem Zoo, ich habe hier die Wandtafel, male ein großes T da drauf und sage hier, das ist das Tier als Individuum. Hier der Löwe, da die Giraffe, hier das Tier. Das haben wir mit den modernen Banknoten und Geldscheinen. Also Wert als solcher kann sowieso nicht existieren, der kann nur repräsentiert werden. Entweder von einer werthaltigen Ware oder von einer Nichtware unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen, wie etwa den modernen Banknoten. Und es gibt dann den Einwand, dass die Banknoten gar nicht nur den existierenden Wert verdoppeln, also die anderen Wertgegenstände verdoppeln, wie mit dieser Tafel, wo dieses T draufsteht, sondern sozusagen den zukünftigen Wert repräsentieren und insofern eine Art Sog erzeugen. Also da geht es um was anderes. Da geht es dann um die Kreditfunktion des Geldes. Geld ist erstmal selbstständiger Wert. Also du hast die Waren, die Ware ist ein Gebrauchswert und hat außerdem Werteigenschaft. Allerdings ist der Wert eben an diese konkrete Gebrauchsgestalt gebunden. Deswegen kann man üblicherweise nicht mit der Ware einkaufen gehen. Also wenn ich mit dem Tisch, wenn ich den zum Bäcker trage, dann gibt er mir üblicherweise keine Brötchen, weil er sagt, so einen hässlichen Tisch will ich gar nicht haben. Geld als die reine Wertgestalt, mit der kann ich das. Da hast du was Simultanes. Was du meinst, bezieht sich darauf, dass ich das Geld gegen Zins verleihe. Und da geht es jetzt nicht mehr um was Simultanes, Gleichzeitiges, sondern um etwas, was in der Zukunft stattfindet, dass man das Geld zurückzahlt, einschließlich des Zinses. Um das aber zu verstehen, müssen wir uns erst mit Kapital beschäftigen. Also insofern, die Frage können wir jetzt noch nicht klären, dass, da geht es später drum. So, jetzt gab es aber die verschiedenen Meldungen, die wir die auch noch abarbeiten. Du. Also nochmal einen Schritt zurück. Ich verstehe nicht ganz, was du für eine Warendefinition zugrunde legst, wenn du sagst, Geld ist keine Ware. Also bei Marx ist ja noch eine andere Währung irgendwie, also mit Pfund Sterling und so, das war ja noch deutlich an Edelmetalle gekoppelt. Aber auch damals war die Herstellung von, also nicht mal die Herstellung von Münzen irgendwie, die abstrakte Arbeit nach Geldern so viel, wie man für die Münzen kaufen konnte, als Tauschwert. Und insofern hat sich da ja nichts geändert. Und, doch. Die Scheidemünze, die Kupfermünze, die kostet eventuell mehr Arbeit als das, was draufsteht, oder weniger. Aber beim Gold, die Goldmünze, die besitzt ihren Wert. Und also sozusagen, die hat die Kaufkraft entsprechend des Wertes. Ja, aber er war noch nicht ganz fertig. Warum sagen Sie Goldmünze? Ich dachte, anfänglich wäre es einfach Gold gewesen, überhaupt nicht als Münze. Gut, die Münze ist sozusagen nur... Das ist ja ein staatlicher Akt gewesen, um Vertrauen oder ist vollkommen richtig, ist ein staatlicher Akt, also um sozusagen das Abwiegen, das Prüfen zu sparen, macht der Staat seinen Stempel drauf, dann ist es ein Taler und wir können die leichter verwenden. Aber... Ich glaube, dein Einwand war ja grundsätzlicher. Ja, also ich weiß nicht, ob das Marx schreibt, im Geld ist dann eben die wundersame Ware, bei der Tauschwert mit den Gebrauchswerten 1 wird. Oder? Nicht, wo der Tausch steht, das sagt er nicht. Im Gegenteil, die Ware, die zum Geld wird, bekommt einen zweiten Gebrauchswert. Also gehen wir jetzt mal von Gold aus als Geld. Hat Gold nach wie vor einen Gebrauchswert. Man kann die Zähne damit füllen, man kann irgendwelche Schmuckstücke herstellen, das ist der Gebrauchswert. Wenn jetzt Gold zum Geld wird, dann, das schreibt er im zweiten Kapitel, dann erhält Gold als Geld einen weiteren Gebrauchswert, es kann alles kaufen. Ich kann mir nicht bloß die Zähne mitfüllen, ich kann alles kaufen. Deswegen will ich meinetwegen Gold halten. In dem Moment, wo Gold nicht mehr Geld ist, ja, dann benutze ich es eben nur noch für Zahnfüllungen und für Ringe. Ja, okay, es ist schon einleuchtend, aber im 19. Jahrhundert sind die Leute nicht mehr mit Goldmünzen rumgelaufen. Also da gab es auch schon Aktiengesellschaften. Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Ich meine, deswegen kannst du mit der Gold-Argumentation jetzt irgendwie mich nicht ganz überzeugen, dass Geld keine Ware ist. Ja, Moment, aber dann guck dir genau an, was ist im 19. Jahrhundert passiert oder was hat es mit dem Geld auf sich. Du hast vollkommen recht, da ist nicht jeder mit seinem Goldbeutel rumgelaufen, sondern er hatte Pfund Sterling, Deutsche Reichsmark oder was auch immer in der Tasche. Aber warum wurden diese Scheine akzeptiert im Handel? Weil die jeweilige Nationalbank garantiert hat, wir tauschen sie zu einem festen Kurs gegen Goldmünzen um. Das heißt, diese Scheine waren nur Vertreter des Goldes. Das kommt ausführlich im dritten Kapitel. Da geht es um die Geldfunktionen. Erste Funktion, Geldmaß der Werte. Zweite Funktion, Zirkulationsmittel. Als Zirkulationsmittel ist das wirkliche Geld, also zu Marx-Zeiten Gold, durch Scheine ersetzbar. Heute, unsere Scheine repräsentieren nicht irgendwas anderes. Wir können uns Gold natürlich dafür kaufen, zum jeweiligen Marktpreis. Aber wenn wir zur Zentralbank gehen, wenn du zur Europäischen Zentralbank mit einem 100-Euro-Schein gehst, dann kriegst du zwei 50-Euro-Scheine dafür, aber nicht eine bestimmte fixierte Goldmenge. Insofern haben die Scheine heute eine andere Bedeutung als im 19. Jahrhundert. Und jetzt nochmal, was ist genau jetzt deine Warendefinition, die da zugrunde liegt? Also weil, wenn man jetzt mal vom Warentausch rausgeht, ja, dann wird Arbeitskraft ja wird gegen Geld getauscht. Also es ist der Äquivalententausch. Also ja, bloß den Arbeitskraft. Tausch, der ist jetzt bei den ersten beiden Kapiteln auch noch gar nicht behandelt. Ja, ist schon klar, aber also was genau macht jetzt zur Nichtwahl? Ich hab's noch nicht durchdrungen. Die ist zwar Produkt von Arbeit, aber dass sie Produkt von Arbeit ist, hat mit diesem Tauschwert des Geldes überhaupt nichts zu tun. Genauso wenig wie der unbearbeitete Boden. Insofern, in ökonomischem Sinn, ist das Geld nicht Arbeitsprodukt oder es ist gleichgestellt den Nicht-Arbeitsprodukten. Auch die Aktie meinetwegen, die musst du natürlich drucken, wenn du es, also gut, heute hat man Aktien nur noch als Computerdarstellungen, auf Computerkonten. Im 19. Jahrhundert war die Aktie so eine schön grafisch gestaltete Sache. Die Firma Siemens, Aktie im Nennwert von 100 Reichsmark mit vielen Ornamenten außenrum. Das musste natürlich auch gedruckt werden. Insofern war dieses Aktienpapier Arbeitsprodukt. Diese Arbeit, die in den Druck von diesem Aktienpapier reingegangen ist, hatte aber überhaupt nichts mit dem Aktienpreis zu tun, weil ob ich in dieses schön gestaltete Ding reinschreibe, Nennwert 1000 oder Nennwert 1 Million, ändert an dem Arbeitsaufwand überhaupt nichts. Und ob der Aktienkurs hoch oder runter ging, hatte auch nichts mit der Arbeit des Druckers zu tun. Insofern, obwohl dieses Aktienpapier Arbeitsprodukt war, ist die Aktie als ökonomischer Gegenstand an Recht ein Nicht-Arbeitsprodukt. Und genauso ist es mit dem modernen Geld. Die Scheine werden natürlich hier in der Bundesdruckerei hergestellt, ist ja richtig. Aber diese Arbeit hat mit dem Tauschwert dieser Scheine absolut nichts zu tun. Warte mal, er war noch vorher. Er hat sich die ganze Zeit jetzt schon gemeldet. Ich wollte da nachhaken, wenn es. Ja, ich kann doch gerne die neue. Weiß ich nicht, noch gerne, wenn es. Okay. Dann hake jetzt schnell nach und ich versuche ein bisschen kürzer zu antworten. Mach. Zu Beginn steht ja, dass die Arbeitszeit, dass Arbeit verrichtet wird, ist das relevante Kriterium für die Ware und dass irgendwie Arbeitszeit aufgewendet wird. Eigentlich müsste er dann sagen, es muss Arbeitszeit zu einem bestimmten Zusammenhang, im direkten Zusammenhang mit dem Wert stehen, damit es eine Ware wird. Weil der Tauschwert ist ja immer, hatten wir ja gerade, was Übersinnliches. Das heißt, der Zusammenhang, den du gerade aufmachst, ist ja fast schon wieder was Sinnliches. Es muss irgendwie direkt und spürbar zusammenhängen. Wenn es irgendwie zu abstrus und zu konstruiert wird, dann ist es besonders übersinnlich vielleicht. Aber es ist irgendwie nicht mehr konsequent dann, die Grundkonzeption von Ware. Wenn das eh schon virtuelle des Tauschwertes und die besondere Virtualität dann nochmal als eine Literatur. Das ist nicht eine besondere Virtualität, das ist was völlig anderes. Das ist überhaupt ein generelles Problem, was ja auch dem Marx vorgeworfen worden ist, also zum Beispiel von Böhm-Warberg oder anderen Ökonomen. Der Marx beginnt mit die Ware. In der bürgerlichen Ökonomie ist Ware jeder verkaufbare Gegenstand, jede verkaufbare Dienstleistung, also zum Beispiel auch Grund und Boden oder die Aktien, ist für die bürgerliche Ökonomie eine übliche Ware. Jetzt beginnt der Marx seine Darstellung, dass er sagt, wir untersuchen die Ware, die ist einerseits gebrauchswert, nützlich, andererseits hat sie Tauschwert, wo kommt der denn her und ist dann bei Arbeit. Sagt der Böhm-Warberg, ja was macht der Marx da mit, schönes Zitat, aalglatter dialektischer Geschicklichkeit, umgeht er sämtliche Probleme. Er tut so, als würde er von Waren im Allgemeinen sprechen und dann, ohne das explizit zu sagen, schränkt er die Waren auf die Arbeitsprodukte ein und sagt, na, das Einzige, was die Waren gemeinsam haben, ist doch die Eigenschaft, Arbeitsprodukt zu sein, also ist Arbeit doch wertbestimmend. Das ist aalglatte dialektische Geschicklichkeit, aber nicht saubere wissenschaftliche Argumentation. Ist bis zu einem gewissen Grad richtig. Der Marx hätte also, um diesem Einwand begegnen zu können, so ähnlich wie er das 1859 in zur Kritik der politischen Ökonomie gemacht hat, hätte er sagen müssen, wir wollen jetzt den Wert der Waren bestimmen, die Arbeitsprodukte sind. Diejenigen Waren, die nicht Arbeitsprodukte sind, darüber reden wir später. Hat er 1859 also insofern gesagt, dass er sagt, naja, dieser Theorie, die ich da aufgestellt habe, da scheinen es ein paar offensichtliche Widersprüche zu gehen. Wenn Arbeit wertbestimmend ist, was ist dann eigentlich mit dem Wert der Nichtarbeitsprodukte, wie zum Beispiel unbebauter Grund und Boden? Das kommt später. Also da weist er den Leser drauf hin. Hier weist er den Leser nicht drauf hin. Also da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Dass er bezüglich Geld den Leser nicht auf irgendwas hinweist, ist klar, weil er Geld immer als Ware gedacht hat. Und zwar als Ware in diesem ordinären Sinn, nicht in dem Sinn von dem Geldschein, der zwar Produkt von Arbeit ist, wo aber Arbeitszeit und Wertgröße überhaupt nichts miteinander zu tun hat, sondern wirklich in dem Sinn wie Gold als Geldware. Also insofern, klar, solche Hinweise wären sinnvoll gewesen, aber du kannst auch als Autor sozusagen nicht an alles denken, was dann die Diskussion da noch rausfieselt, was du berücksichtigen solltest. So, aber jetzt endlich, du hast dich schon so lange gemeldet. Ich habe noch eine generelle Frage, und zwar würde mich interessieren, ob man neben dem Aspekt mit der Goldpreisbildung auch noch andere Sachen beachten sollte, wenn man der Marx-Analyse den heutigen Kapitalismus analysieren will. Also wo du meinst jetzt sozusagen, wo der Marx seiner jeweiligen Zeit aufgesessen ist und verstehe. Die Frage muss man in zwei Teile zerlegen, oder die Antwort. Die Frage hast du in einem Teil schön gestellt. Ist auch so eine Art von Frage, die lässt sich einfach stellen, aber schwer beantworten. Wir müssen uns erstmal klar werden, was untersucht der Marx eigentlich in diesen drei Bänden Kapital? Da gibt er uns im Vorwort so eine erste Auskunft darüber. Er sagt, er untersucht die kapitalistische Produktionsweise. Das ist wenig überraschend. Aber, was vielleicht ein bisschen überraschender ist, Seite 12, Vorwort, ihre klassische Stätte ist bis jetzt England. Dies ist der Grund, warum es zur Hauptillustration meiner theoretischen Entwicklung dient. Also da macht er jetzt einen Unterschied zwischen Illustration und theoretischer Entwicklung. Das heißt, also da wird bereits deutlich, er will nicht einfach den englischen Kapitalismus seiner Zeit darstellen. Da nimmt er nur die konkreten Beispiele. Er will etwas theoretisch zeigen. Was will er theoretisch zeigen? Gibt es einen Hinweis, ein paar Zeilen später. An und für sich handelt es sich nicht um den höheren oder niedrigeren Entwicklungsgrad der gesellschaftlichen Antagonismen, welche aus den Naturgesetzen der kapitalistischen Produktion entspringen. Es handelt sich um diese Gesetze selbst. Also sozusagen, was sind die grundlegenden Gesetze des Kapitalismus? Das will er zeigen. Für diese grundlegenden Gesetze hat er am Ende vom dritten Band einen, wie ich finde, schönen Ausdruck gefunden. Da schreibt er nämlich, also da macht er so einen Rückblick, was haben wir bis jetzt gezeigt, was haben wir nicht gezeigt, was ist einem späteren Werk vorbehalten, und da sagt er, ja, die ganzen Weltmarktkrisen und so, das haben wir hier rausgelassen. Warum? Es kam in diesem Werk nur drauf an, und jetzt wörtliches Zitat, die innere Organisation der kapitalistischen Produktionsweise in ihrem idealen Durchschnitt darzustellen. In ihrem idealen Durchschnitt. Ist so ein schöner Ausdruck, sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen. Was heißt das, idealer Durchschnitt? Fange ich mal mit dem Gegenteil an, was wäre ein nicht-idealer, ein empirischer Durchschnitt? Ein empirischer Durchschnitt wäre gewesen, wenn der Marx gesagt hätte, okay, England ist ein kapitalistisches Land, Frankreich ist ein kapitalistisches Land, Deutschland, USA. Die weisen alle bestimmte Unterschiede auf. Jetzt gucke ich mir die empirisch an und das, was sie als empirische Gemeinsamkeiten haben, das muss anscheinend das Kapitalistische sein. Das wäre ein empirischer Durchschnitt gewesen. Empirische Gegenstände, ich gucke einfach hin, was haben die gemeinsam. Der Marx redet aber nicht vom empirischen Durchschnitt. Innere Organisation der kapitalistischen Produktionsweise in ihrem idealen Durchschnitt. Das, was idealerweise oder notwendigerweise zum Kapitalismus dazugehört, das will er darstellen. Dann stellt er zum Beispiel Sachen dar, während ihr noch dazukommen im ersten Band, Produktion des relativen Mehrwerts, das war im 19. Jahrhundert in den Anfängen. Das war noch gar nicht so empirisch, das Typische. Trotzdem ist das der dickste Abschnitt, der längste Abschnitt, über 200 Seiten im ersten Band, Produktion des relativen Mehrwerts. Die findet so richtig im 20. Jahrhundert statt. Das heißt, der Marx analysiert noch nicht nur das empirisch Relevante, sondern er analysiert das begrifflich logisch Relevante. Das ist dieser ideale Durchschnitt. Nur weil er diesen idealen Durchschnitt analysiert, macht es heute noch so viel Spaß, dieses Buch zu lesen. Es sagt uns heute noch was. Aber es sagt uns nur so viel, soweit dieser ideale Durchschnitt reicht. Der Kapitalismus in seiner Konkretion heute oder auch vor 20 Jahren ist ein anderer als dieser ideale Durchschnitt. Das heißt, wann immer wir den Marx benutzen wollen, also wenn ihr euch jetzt durch diese drei Bände Kapital durchgearbeitet habt und kommt bloß nicht auf die Idee, mit dem ersten aufzuhören, ne? Also man muss das wirklich alle drei Bände durchmachen, dann ist das erst die halbe Miete. Dann habt ihr den idealen Durchschnitt, aber noch lange nicht den konkreten Kapitalismus in der EU im Jahre 2010. Da gibt es eine Differenz. Und diese Differenz ist sozusagen durch die Kapitallektüre nicht zu überwinden. Dann muss man mal gucken, wie ist die EZB strukturiert? Wie sieht die Unternehmenskonzentration aus? Wie sehen die Beziehungen zwischen Arbeit und Kapital aus? Wie sieht die Eigentümerstruktur von Unternehmen aus? Und. Also da ist eine ganze Menge mehr an konkreten Sachen erforderlich. Also das ist der erste Punkt, wo du immer aufpassen musst und wo du dann auch zum Beispiel feststellst, die Formen von Lohnarbeit haben sich geändert. Also der Marx untersucht das Grundprinzip von Lohnarbeit. Ja, aber heute ist es viel vielfältiger als das, was er untersucht hat. Da wird es nicht falsch, was er sagt, aber das ist reduziert auf so einen Kern. Wenn wir das übersehen, dann wird die Analyse viel zu vereinfachen. Dann wollen wir immer nur das wiederfinden, was wir vom ollen Marx kennen. Es gibt genug Marxisten, die genauso vorgehen und genauso schwachsinnig sind dann auch die Analysen, die sie liefern. Also das, da musst du generell aufpassen. Das ist die erste Hälfte der Antwort. Ich habe ja gesagt, zwei Teile. Der zweite Teil der Antwort, da geht es dann um konkrete Punkte der Analyse, Punkte, wo wir heute sagen können oder uns drüber streiten können, ob Marx tatsächlich den idealen Durchschnitt an diesem Punkt getroffen hat. Bei der Geldware würde ich sagen, hat er diesen idealen Durchschnitt verfehlt. Da hat er einen bestimmten historischen Stand bereits für diesen idealen Durchschnitt gehalten, aber das war nur so ein vorübergehender, ein Durchgangszustand. Beim Kredit, das hängt mit der Geldware zusammen, geht es weiter. Also das, Marx hat zwar die Anfänge von so einem Zentralbanksystem mitgekriegt, also die Bank of England, die hat teilweise Funktionen von so einer Zentralbank auch im 19. Jahrhundert gehabt, aber das, was heute als zweistufiges Bankensystem bezeichnet wird, das hat Marx erst so in den Anfängen gesehen. Da ist seine Analyse in diesem Kreditabschnitt, der im Übrigen aber auch sehr fragmentarisch ist, also da werden wir noch viel Spaß kriegen im dritten Band, wenn ihr das lesen wollt, weil da fängt dauernd was an und hört aber nicht auf, da ist dieser ideale Durchschnitt auch nicht erreicht. Krisentheorie. Marx hat ganz Wesentliches zur Krisentheorie beigesteuert, dass Krisen keine Betriebsunfälle im Kapitalismus sind, sondern notwendigerweise hervorgebracht werden und dass Krisen, so zerstörerisch die für einzelne Kapitale sein mögen, fürs kapitalistische System als Ganzes aber produktiv sind. Krisen sind eine Verjüngungskur für das System unter ungeheuren sozialen Kosten. Für im Wesentlichen die Beschäftigten oder die Arbeitslosen, aber auch für die ganzen Unternehmen, die bankrott gehen. Aber für das System als solches sind die fantastisch, sind eine Verjüngungskur. Das ist im Allgemeinen klar. Wie aber jetzt genau der Krisenmechanismus mit dem Kreditsystem zusammenhängt oder wie da staatliche Wirtschaftspolitik interveniert, da ist Marx noch in der Untersuchung stecken geblieben und es war ihm auch selber klar. 1878, als ihn Danielsen, das war der Übersetzer, der hat den ersten Band ins Russische übersetzt, hat ihn dauernd gedrängt, wann kommt denn endlich die Fortsetzung, ist er nicht schon fertig? Schreibt der Marx 1878, ja, das dauert noch eine Weile. Im Moment haben wir nämlich eine Wirtschaftskrise, die zeigt ganz neue Phänomene. Und ich muss erst warten, bis diese Krise ihren Höhepunkt erreicht hat, damit ich sie theoretisch verarbeiten kann. Er wollte die nicht empirisch verarbeiten, dass er noch so die allerneuesten Daten benutzen kann, sondern er schreibt theoretisch, tut es auch unterstreichen, betont das, dass er sie theoretisch bearbeiten kann. Das heißt, ihm ist klar, seine Krisentheorie ist noch gar nicht fertig. Und diese Krise, die er da 78 gesehen hat, die ist in der Tat was Neues. Das war die erste Stagnationskrise. Also die Krisen vorher, die waren relativ heftig, relativ schnell. Jetzt geht das kapitalistische Wachstum in eine längerfristige Stagnation über. Das gab es vorher noch gar nicht. Das hat er auch noch nicht auf dem Schirm gehabt. Aber er hat gemerkt, hoppla, da tut sich was Neues. Das muss untersucht werden. Gut, er konnte es dann nicht mehr untersuchen. Er ist verstorben. Aber uns sollte das klar sein. Das ist schlichtweg nicht fertig, diese Krisentheorie. Also das, würde ich sagen, wären so die wichtigsten Punkte, also auf dieser theoretischen Ebene, wo ist der ideale Durchschnitt nicht erreicht? Geldware, Kreditsystem, Krisentheorie. Ganz kurz, es ist ungefähr 20 nach 10. Ich weiß nicht, ob ihr das alles bemerkt habt. Nur, wie lange wollen wir noch? Ja, ich dachte, bis alle Probleme gelöst sind. Nee, wenn wir alle interessant sind, kann ich das sehen. Also es sind ja einige, sind ja schon ja, gegangen. Ja, deswegen. Also ist die. Aber wir müssen es nicht bis hier die ersten aus den Schuhen kippen machen. Ich meine, gut, die Frage ist, ich habe ja angekündigt, ich kann in der Zeit nicht auf alle Fragen eingehen. Es wäre vielleicht jetzt die Frage, gibt es noch irgendwas ganz Drängendes, was jemand die ganze Zeit schon auf der Seele liegt, aber er oder sie hat es noch nicht geäußert. Okay, also so, was so wirklich drängend ist, weil es doch nicht mehr geht, dann nehmen wir den Einschnitt als Schluss, zumindest für den Moment. Also ihr habt ja auch gesehen, ein paar von den Fragen musste ich ja dann auch sagen, kommt im dritten Band. Die Ausrede habt ihr wahrscheinlich schon häufiger gehört. Das ist so das Zeichen. Da kommt auch einiges. Bloß ihr kommt nicht auf die Fragen, die da gelöst werden. Das sind nur Fragen, die dann im dritten Band kommen. Also insofern muss das sowieso weitergehen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht allzu sehr verwirrt, dass jetzt ihr gar nichts mehr versteht, sondern vielleicht ja, den einen oder anderen Punkt da noch ein bisschen zur Klarheit verholfen. Auf jeden Fall, ihr müsst am Ball bleiben und mindestens bis zum dritten Band durchhalten. Nach dem dritten Band könnt ihr euch dann überlegen, ob ihr noch die Grundrisse und die Theorien über Mehrwert lesen wollt. Das sind auch nochmal ein paar dicke Bände, aber das kann man dann später diskutieren. Das muss man nicht jetzt schon entscheiden. Ne? Die drei Bände sind ganz klar. Also da kann man auch gar nicht drüber diskutieren. Dann lasst euch da bloß nichts abschwatzen. Die drei Bände, die müssen sein. Dann sehen wir weiter. Dann hätte ich noch ein paar Bände so in petto, die ich euch anbieten könnte für Lektüre. Gut. Ja.